Erst zieht Müller seinen Füllfederhalter aus dem Etui, dann Bell, der in Ermangelung eines eigenen in letzter Sekunde einen Stift aus dem Hotel mitgenommen hat. Die bereitliegenden Schreibgeräte wollen sie nicht anrühren. Dreimal muss unterzeichnet werden. Friedensvertrag, Rheinlandabkommen, ein Zusatzprotokoll. Dann ist es vorbei. Auf den Tag genau 5 Jahre nach dem tödlichen Attentat auf den österreichisch-ungarischen Thronfolger Franz Ferdinand in Sarajevo ist der Krieg nun auch offiziell beendet. Volksfeststimmung liegt in der Luft. Kanonenschüsse sind zu hören. Hubkonzerte. Paris kann es nicht fassen. Man hat beschlossen, sich gemeinsam in ein Taxi zu zwängen. Vorne Violet, hinten Sidney, Proust und Joyce. Joyce klagt über Kopfschmerzen, Proust über seinen Magen. Es wirkt fast so, als wollten sie einander mit ihren Wehklagen überbieten. Joyce hat kaum etwas von Proust gelesen, Proust kein Wort von Joyce. Und nach dem heutigen Abend ist auch nicht zu erwarten, dass sich die beiden jemals näher kommen werden. Keiner, weder Proust noch Joyce, will vor den Augen des anderen in die Rolle des Kleineren schlüpfen. Beide sind es schließlich gewohnt, dass sich die Aufmerksamkeit allein um sie dreht. Und dann geschieht es. Joyce kurbelt das Fenster runter und zündet sich eine Zigarette an. Gleichgültig, kalt. Ob er des Wahnsinns sei, Sidney fährt Joyce an, die Zigarette sofort wieder auszumachen und das Fenster zu schließen. Es ziehe entsetzlich. Proust sei Asthmatiker und werde sich noch den Tod holen. Joyce schnipst die Zigarette raus, Funkenflug. Die Zigarette ist ins Taxi zurückgewirbelt worden. Nur, wo ist sie hingefallen? Tumult. Joyce und Proust verrenken sich auf ihren Sitzen, um nach der brennenden Zigarette zu suchen. Ein Tanz, eine einstudierte Choreografie beginnt. Vielleicht hier, nein, dort. Joyce beugt sich über Proust, Proust über Joyce. Fluchen, da ist sie. Proust entdeckt den glühenden Punkt genau hinter Joyce und das riesige Brandloch auf dem Rücksitz. In der Rue Amelin 44 springt Proust aus dem Wagen. Hier wohnt er. Joyce ist nach dem kurzen Aufruhr auf der Rückbank sofort wieder eingenickt. Ein seliger Anblick. Proust bezahlt das Taxi und bittet Sidney, Joyce sicher nach Hause zu bringen. Er und Violet wollen noch ein Gläschen Champagner trinken, die Konversation des Abends fortsetzen und den Morgen über den Dächern von Paris erwarten. Dresden 1937. Die Lust am Absurden. Samuel Beckett und Caspar David Friedrich glotzen den Mond an. Ein ungewöhnlich scharfer Wind bläst Samuel Beckett ins Gesicht, als er die alte Akademie an diesem 31. Januar 1937 über die Brühlsche Terrasse hinunter Richtung Elbe verlässt. Ein Bild, das er eben in der alten Akademie gesehen hat, will ihm nicht aus dem Kopf. 2 Männer in Betrachtung des Mondes von Caspar David Friedrich. Auch wenn ihm die meisten Werke der deutschen Romantik viel zu gefühlig sind, dieses hat ihn merkwürdig berührt. Seit Ende September 1936 ist Beckett in Deutschland unterwegs. Er reist hierhin und dorthin. In Hamburg, Berlin und Weimar hat er bereits Station gemacht, weitere Orte sollen folgen. Bis ins Frühjahr hinein plant er, im Land zu bleiben. Er besucht Museen und Kinos, Theater und Galerien, streift durch Buchläden und über Friedhöfe, trifft Maler und Journalisten, lässt sich durch Galerien und Kunstsammlungen treiben. Er hat das Gefühl, ihm fehlt etwas. Beckett sucht nach Zerstreuung, Inspiration. Eigentlich weiß er gerade nicht, wohin mit sich und der Welt. Wenn das Wort noch etwas bedeuten würde, könnte man von einer Existenzkrise sprechen. Beckett ist noch jung, erst 30 Jahre alt und fühlt sich doch schon in einer Sackgasse. Für seinen 2. Roman Murphy hat er lange Zeit keinen Verleger gefunden. Nun soll das Buch zwar im nächsten Jahr erscheinen, aber er ist immer noch frustriert. Was ihn umtreibt, ja rasend macht, ist die Frage: Woher weiß ein Schriftsteller, bevor er weiß, dass er Schriftsteller ist, dass er im Begriff steht, einer zu werden? Als Beckett sich von Dublin aus nach Hamburg einschiffte, waren die Olympischen Sommerspiele 1936 gerade erst zu Ende gegangen. Mit einem enormen Aufwand waren sie zu einer Propagandaschau für das nationalsozialistische Deutschland geworden. Eine politische Inszenierung, wie man sie in der Geschichte des Sports noch nicht gekannt hatte. Seitdem ist das Klima im Land rauer geworden. Noch rauer, als Beckett es auf seinen mehrfachen Reisen nach Deutschland Anfang der 30er Jahre, er hatte eine Cousine in Kassel, in die er eine Weile verliebt war, bereits selbst erfahren hatte. Und nun macht er also in Dresden Station, einer internationalen Kunststadt von Rang. Auch Caspar David Friedrich hatte hier an der Elbe zu seinem Stil als Künstler gefunden. Irgendetwas muss es doch sein, das ihn, Beckett, an dessen Mondbild so fasziniert. Da stehen sie also und beglotzen den Mond. Zwei Männer in altdeutscher Tracht. Die Nacht hat gerade begonnen, die zarte Sichel des Mondes lässt dessen runde Silhouette erahnen, die knorrigen Äste einer halb entwurzelten Eiche lehnen sich über einen steinigen Bergpfad, dahinter ein Tal, Wald, Weite, Landschaft, Herbst. Vertraut scheinen die beiden nächtlichen Wanderer miteinander zu sein. Als Rückenfiguren lenken sie den Blick des Betrachters hinauf zu den Gestirnen am Nachthimmel. Unterhalten sie sich? Der eine, wohl etwas jünger, hat die Hand auf die Schulter seines Begleiters gelegt. Man könnte, findet Beckett, das Ganze für eine Theaterszene halten. Das Licht wird plötzlich schwächer, in kurzer Zeit wird es Nacht. Da geht der Mond im Hintergrund auf, steigt zum Himmel, bleibt stehen und verteilt seinen silbrigen Schein über die Bühne. Die beiden Gestalten halten gebannt inne, als ob sie auf etwas warteten. Aber worauf? Oder auf wen? Vielleicht ist es diese Leerstelle, die Beckett an dem Mondgemälde von Friedrich so erfüllend und inspirierend findet. Es gibt kein Entrinnen vor den Stunden, Tagen und Jahren. Und was man so gerne das Erreichte nennt, ist letztlich alles Enttäuschung, alles Illusion. Kein Bild, kein Ausdruck kommt an die Wahrheit heran. Immer bleibt etwas ungesagt. Das gilt nicht zuletzt auch für die Sprache selbst, für jeden Versuch, mit ihr die Welt zu erfassen. Die womöglich einzige Chance, die der Literatur nach Beckets Meinung unter diesen Umständen noch bleibt, ist es, sich dieses Versagen einzugestehen und darüber zu lachen. Muss denn alles verstanden? Muss denn alles mit Sinn überladen werden? Die Welt ist offenkundig absurd. Warum soll es der Kunst dabei anders gehen? Seitdem die Sportler, die ausländischen Touristen und die internationale Presse abgereist sind, gibt es für die Nazis kulturpolitisch nach außen nichts mehr zu verbergen. In Berlin hatte Beckett vor verschlossenen Türen gestanden, als er Mitte Dezember 1936 das obere Stockwerk des Kronprinzenpalais mit Malereien und Plastiken deutscher Expressionisten besichtigen wollte. Schon im Mai des Jahres waren auf Anweisung der Gestapo Werke moderner Kunst konfisziert und im Heizungskeller des Hauses verbrannt worden. Stattdessen gab es nun eine Sittenausstellung in den unteren Geschossen zu besichtigen. De Chiricot, Modigliani, Kokoschka, Feininger, die Treppe hoch, Sintenis, Kollwitz und Korinth. Säuberung nennen die Nazis das. Eine Abrechnung mit dem freien Geist der Weimarer Republik, ein Vernichtungsschlag gegen die klassische Moderne. Man muss jedenfalls kein Hellseher sein, um zu erahnen, wohin die Kulturpolitik der vergangenen Wochen, Monate und Jahre führen wird. Schon bald werden alle Künstler, die dem Regime nicht passen, aus den Sammlungen verbannt sein. Jetzt bietet sich die wohl letzte Gelegenheit, ihre Werke zu sehen, bevor sie in den unterirdischen Magazinen der Museen verschwinden, zerstört oder für harte Devisen ins Ausland verkauft werden. Genauso wie von Friedrich ist Beckett von den Werken der Expressionisten fasziniert. Wann immer er eines der hier und da noch in den Museen ausgestellten Bilder von Franz Marc oder Emil Nolde, von Ernst Ludwig Kirchner oder Karl Schmidt-Rottluff zu Gesicht bekommt, hatte den Eindruck, sie treffen ihn bis ins Mark. Als er etwa in der Hamburger Kunsthalle plötzlich vor Noldes Christus und die Kinder stand, sah er den strengen Ausdruck in den Mienen der Jünger, die nicht verstehen können, warum sich ihr Prophet zu den Kindern hinunterbeugt, die ihn scharenweise umringen. Christus ist bei Nolde nicht idealtypisch und schön, erhaben und edel dargestellt, sondern vor allem als ein leidender Mensch. Und in diesem Leiden, in dieser Angst vor dem Nichts, erkennt Beckett sich wieder. Gestern, am 30. Januar 1937, hat Beckett in seiner Pension Hitlers Regierungserklärung im Radio verfolgt. Nach der Ernennung zum Reichskanzler 1933 hatte Hitler versprochen, sich nach 4 Jahren dem deutschen Volk zu stellen. 4 Jahre, dann solle das Land über ihn urteilen und richten. 4 Jahre und man werde Deutschland nicht wiedererkennen. Und natürlich hatte Hitler nun vor dem versammelten Reichstag nur Erfolgsgeschichten zu vermelden über die Wiederbelebung der Wirtschaft, über die Bändigung der Kultur und der Presse. Und natürlich beschloss man einstimmig, das Ermächtigungsgesetz um 4 weitere Jahre zu verlängern. 4 weitere Jahre, in denen Hitler Verordnungen und Gesetze erlassen kann, wie es ihm passt. 2 Stunden dauerte die Ansprache. Es war unerträglich. Die Deutschen selbst scheinen solche Pläne indes nicht zu stören. Im Gegenteil. Immer wieder ist Beckett auf seiner Reise mit Menschen ins Gespräch gekommen, die das neue deutsche Selbstbewusstsein entschieden begrüßen. In Hamburg hatte ein Pensionsgast Deutschlands Recht auf Kolonien verteidigt. In Leipzig wetterte ein Kellner gegen die Juden. Er, Beckett, versucht jedes Mal Einspruch zu erheben. Vergeblich. Gegen solche Jerrys ist kein Kraut gewachsen. Wann immer ihm die Dinge über den Kopf wachsen und ihn das Gefühl der Ohnmacht packt, hat Beckett einen Satz parat, mit dem er sich gegen das Unheil rüstet. Die Redewendung, eine Art verbales Schulterzucken, stammt aus dem Märchen »Katze und Maus in Gesellschaft« der Gebrüder Grimm. Er kann es auswendig, so oft hat er die Geschichte gelesen. Eine Katze und eine Maus wollen zusammen in einer Wirtschaft leben. Deshalb sorgen sie, es sind kluge Tiere, auch für den Winter vor und beschaffen ein Töpfchen mit Fett, das sie unter dem Altar der Kirche verstecken. 3-mal verlässt die Katze die Maus, sagt, sie wolle einen Verwandten in der Stadt besuchen. In Wahrheit frisst sie sich jedes Mal satt an dem Fett. Und als nun der Winter kommt und draußen im Schnee nichts mehr zu finden ist und die Maus zusammen mit der Katze zum Altar in der Kirche geht, wo sie noch immer das Fett vermutet, bemerkt sie endlich den Verrat. Aber da ist es schon zu spät. Die Katze macht einen langen Satz nach der Maus, verschlingt sie und sagt, »Siehst du, so geht's in der Welt. Mehr nicht. Das ist das Ende des Märchens.« Erst neulich hat Beckett den Satz wieder verwendet, als ihm ein Buchhändler in Berlin erzählte, dass Thomas Mann, dessen Werke bis eben noch vorrätig waren, im Dezember die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen worden ist. Auch er steht nun auf der Verbotsliste Goebbels, genau wie sein Bruder Heinrich, genau wie Bertolt Brecht, Stefan Zweig, Leon Feuchtwanger und so viele andere Schriftsteller, die ihr Dasein inzwischen im Exil fristen müssen. So it goes in the world. Jakob und Wilhelm Grimm, diese unermüdlichen Sammler, haben etwas Entscheidendes von der Absurdität der menschlichen Existenz verstanden. Wer immer hinter den Dingen einen Sinn sucht, muss von allen Sinnen verlassen sein. Als die Dämmerung über Dresden hereinbricht, flackern die Straßenlaternen auf. Beckett will noch ein wenig an der Elbe spazieren gehen, bevor es endgültig Nacht wird. London 1938. Die Eroberung des Unbewussten. Salvador Dalí und Sigmund Freud durchleiden schlaflose Nächte. Wie lange hat er auf diesen Moment gewartet? Die Träume, das Unbewusste, die Sexualität, das Begehren, Das alles sind schließlich auch seine Themen. Unzählige Male hat er, Salvador Dalí, schon versucht, Sigmund Freud in Wien persönlich zu begegnen. Ohne Erfolg. Bis jetzt. Auf Vermittlung des Schriftstellers Stefan Zweig, eines gemeinsamen Bekannten, ist für den 20. Juli 1938 ein Treffen vereinbart worden. In London. Freud ist mit seinen 81 Jahren ein intellektueller Gigant. Nicht nur in Europa. Weltweit liest man die Schriften dieses großen und strengen Geistes, der mit seiner Erklärung und Beschreibung der menschlichen Seele weit über sein Fachgebiet, die Psychologie, hinaus eine geistige Revolution entfacht hat. Ohne Freud dächte, urteilte und fühlte das 20. Jahrhundert enger, unfreier, ungerechter. Das beschwören nicht nur seine Anhänger. Freuds zentrale Botschaft lautet: Der Mensch ist nicht Herr im eigenen Haus. Von außen bedrängen diesen nämlich die Erwartungen der Gesellschaft, das Recht und die Moral, das Über-Ich. Von innen droht wiederum die Welt der Triebe, das dunkle, unzugängliche Reich unserer Persönlichkeit, das Es, an die Oberfläche zu gelangen. Wie heißes, flüssiges Magma schießen die verdrängten Leidenschaften urplötzlich wieder in die Höhe und versengen alles in ihrer Nähe. Derart eingekesselt zwischen Außen und Innen, unten und oben, Gehorsam und Begehren, ist das Ich nur noch eine kleine Provinz von begrenzter Autonomie. Als Freud um die Jahrhundertwende mit seiner neuartigen Psychoanalyse an die Öffentlichkeit tritt, ist dies ein Befreiungsschlag für diejenigen, die seit jeher keine Instanz über sich dulden wollen, die nichts als Verachtung für die Gesellschaft und ihre Moralvorstellungen übrig haben. Und zugleich ist es ein Angriff auf jene, die bislang bestimmt haben, an der sittlichen Ordnung könne und dürfe sich nichts ändern. Auf all die Professoren, Richter, Pastoren, Militärs und Pädagogen, die darum ihre Zeit ablaufen sehen. Freuds Psychoanalyse ist eine Detektivkunst der menschlichen Seele. Bis dahin hatte man jedwede seelische Unregelmäßigkeit als eine Entartung der Nerven aufgefasst, als krankhafte Veränderung, als eine Abweichung von der Norm. Abhilfe konnten nur Skalpell und Lanzette schaffen. Es gab nichts, von dem man nicht glaubte, es mit den Mitteln der Anatomie heilen zu können. Freud ist der Erste, der mit diesem mechanistischen Fehlschluss aufräumt. Wenn es nach ihm geht, kann man so lange am Gehirnapparat herumdoktern, wie man will. Es wäre sinnlos. Seelenkrankheiten, so ist in vielen Fällen zu beobachten, resultieren nämlich aus inneren Erschütterungen, die sich bereits in der Kindheit ereignet haben. Man muss deshalb den Spuren folgen, die zu den Verletzungen jener frühen Jahre zurückführen. Und die Träume sind das Tor, durch das man dort hinabgelangt. Auch für Dalí ist mit der Begegnung mit Freuds Gedanken nichts mehr wie zuvor. Wenn er ehrlich ist, es ist die Hauptentdeckung seines Lebens. Dalí wäre nicht der internationale Kunststar geworden, der er mit seinen 34 Jahren inzwischen ist, hätte er sich nicht schon damals, Anfang der 20er Jahre, als Student in Madrid in die Schriften Freuds vertieft und sich von dessen Theorie unbewusster Kräfte inspirieren lassen. Man kann es in Dalís Bildern sehen. Wenn er malt, kommen die wunderlichsten Dinge heraus. Zum Beispiel Uhren, die wie Butter zerfließen. Oder Elefanten, die auf Stelzenbeinen laufen. Der Surrealismus, dem Dalí als Galionsfigur vorsteht, will wie die Psychoanalyse Freuds in die Tiefen des Bewusstseins vorstoßen, zum Grund der menschlichen Kreativität. Was Freud in der Theorie kann, das kann er, Dalí, in der Kunst schon lange. Dalí ist für alles gerüstet, als er nach London aufbricht. Er hat ein Bild mit im Gepäck, das er Freud unbedingt zeigen möchte. Die Adresse lautet 39 Ellsworthy Road, Hampstead. Dorthin ist Freud erst vor wenigen Wochen mit seiner Familie aus Österreich geflohen. Freuds Entschluss steht fest. Sie müssen raus. Weg von hier. Wien steht Kopf. Erst die Parade auf dem Heldenplatz, abertausende Menschen, die sich nach ihrem neuen Führer verzehrten, dann die SA-Leute an der Tür, die seine Kunstsammlung beschlagnahmen wollten und nur durch Martha, seine Frau, mit 6000 Schilling beschwichtigt werden konnten. Sie würden wiederkommen, kündigten die Männer an. Und später meldete sich schließlich auch noch Martin, sein Sohn, mit der Nachricht, bewaffnete Männer seien bei ihm im Verlag aufgetaucht und hätten den Inhalt des Safes mitgenommen. Finis Austriae hatte Freud bereits am Vorabend des Einmarsches in sein Journal notiert, als klar war, dass Hitler und seine Schergen es nach Wien geschafft hatten. Es ist das Ende Österreichs. Sein Ende. Schon früh, gleich nach der Machtergreifung der Nazis, ist Freud gewarnt worden. Freunde, die sich schon damals Sorgen um ihn machten, hatten ihm geraten, er solle, solange noch Zeit sei, die Gelegenheit nutzen und mit seiner Familie und einigen seiner Patienten ein sicheres Land aufsuchen, England zum Beispiel. Freud dachte jedoch nicht daran, sich auf die Flucht zu begeben und Wien, seine Wohnung in der Berggasse, zu verlassen. Er war zu unbeweglich, auch wegen seiner Krebserkrankung, eine Diagnose, die er seit 15 Jahren mit sich herumtrug. Und nun war es für eine Flucht schon beinahe zu spät. Freud wollte nicht glauben, was sich in den letzten Wochen immer klarer abgezeichnet hatte, dass das Hitlerregime in Österreich einfallen würde. Er wollte nicht glauben, dass sich die Westmächte von den Deutschen so rigoros einschüchtern lassen würden, dass das alte Europa, die freie Welt, von den Nazis erobert und unterdrückt werden könnte. Er wollte nicht glauben, dass eine Gefahr für ihn und die Seinigen bestand. Unruhig war Freud im Zimmer auf- und abgestiefelt, hatte eine Zigarre nach der anderen geraucht. Erst der Aufmarsch auf dem Heldenplatz vor wenigen Tagen hat ihn eines Besseren belehrt. Alles, jeder Platz, jeder Straßenzug ist in einem Meer von schwarz-weiß-roten Fahnen ertrunken. Die Polizeikräfte haben schussbereit gestanden, das Gesicht der Menge zugewandt. 70 Jahre in der gleichen Stadt, mehr als 40 Jahre im gleichen Haus. Es hat Zeiten gegeben, da hat er mit Wien gehadert, es sogar aufrichtig gehasst. Aber so oft er die Borniertheit seiner Landsleute auch verflucht hat, in keiner anderen Stadt möchte Freud beerdigt liegen als hier in Wien, auch jetzt noch, wo alles wie ein böser Traum scheint. Sollen sie doch kommen, die Nazis, und ihn mitnehmen? Erschlagen zu werden ist auch eine Todesart. Nur für Anna, ihre Tochter, muss die Flucht sein. Freud hat die Hoffnung, dass sie noch viel für die Psychoanalyse erreichen kann. Wenn sie doch alle erst in Sicherheit wären und irgendwann auch einmal wieder Frieden in Europa herrschte. Am liebsten hätte er Freud seine Bilder natürlich in einer Ausstellung präsentiert. Aber da Zweig und er wissen, dass Freud ungern oder gar nicht ausgeht, haben sie beschlossen, dass er Dalí das Werk mitbringt, um es ihm direkt vor Ort zu zeigen. Es heißt »Die Metamorphose des Narziss«, und greift den griechischen Mythos des Jünglings auf, der sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt. Die Geschichte von Narziss ist schnell erzählt. Müde vom Eifer der Jagd lässt der Jüngling Narziss sich an einer Quelle nieder. Kein Vogel, kein Tier, kein Ast hat das Wasser je getrübt. Als Narziss sich über die Quelle beugt, um seinen Durst zu stillen, erblickt er im Wasser sein eigenes Spiegelbild. Und da geschieht es. Kein Verlangen nach Ruhe, nach Schlaf kann Narziss je wieder davon abbringen, sich an sich selbst satt sehen zu wollen. Immer unwirscher wird er bei dem Versuch, den zu erhaschen, den er erblickt. Aber so oft er mit den Armen ausholt, der andere tut es ihm gleich. Irgendwann erkennt Narziss, dass er es selbst ist, da im Wasser. Doch nicht einmal in diesem Moment gelingt es ihm, sich von seinem Spiegelbild zu befreien. Immer heftiger wird darum seine Verzweiflung, sein Sehnen. Narziss zerreißt sein Hemd, schlägt sich gegen die Brust, doch es hilft alles nichts. Er vergeht, innerlich wie äußerlich. Er weiß, es gibt keinen Ausweg. Nur der Tod kann seinen Schmerz noch lindern. Zuletzt sinkt sein ermattetes Haupt ins Gras. Dalí hat den Mythos in seinem Bild verarbeitet. Die eine Hälfte der Leinwand zeigt einen surrealistisch verfremdeten Narziss, wie er sich über sein Spiegelbild beugt. Die andere Hälfte zeigt dieselbe Szene, nun sieht Narziss aber verwandelt aus. Wie eine riesige Hand, die ein angeknackstes Ei umklammert, aus dem eine Narzissenblüte entspringt. Dalís künstlerische Technik besteht darin, Verbindungen zwischen Dingen herzustellen, die sich mit dem bloßen Verstand nicht erkennen lassen. Optische Täuschungen und Mehrfachbilder sind eine Spezialität von ihm. Mit ihnen will er zum Ausdruck bringen, was er kritische Paranoia nennt, eine Methode, um von den ausgetretenen Pfaden der Rationalität abzuweichen, die Welt neu zu sehen. Die Verdoppelung von Figuren ist dabei ein imaginatives Spiel mit der Bedeutung der eigenen Existenz. Als Freud das Bild in der Hand wägt, wird Dalí mulmig zumute. Vielleicht ist es doch ein Fehler gewesen, Freud zu besuchen und sich dem Urteil seines Übervaters zu stellen. Wenn Freud wüsste, wie viele Nächte er, Dalí, in den letzten Jahren seinetwegen wachgelegen hat. Sein Wunsch, Kontakt aufzunehmen, war irgendwann so groß geworden, dass er eines Tages sogar begann, imaginäre Gespräche mit Freud zu führen. Diese Wahnvorstellungen wiederum gingen einmal so weit, dass Dalí fantasierte, Freud wäre mit ihm aufs Zimmer im Hotel Sacher gekommen und hielte dort die langen, bauschigen Vorhänge mit Armen und Beinen umklammert. Wenn er, Dalí, nicht aufpasst, landet er am Ende selbst noch auf der Couch. Die Vereinigten Staaten kommen für Freud als Exilland nicht in Frage, zu geistlos. Frankreich scheidet für Martha und Anna aufgrund der Sprachbarriere aus, London, England dagegen ist ideal. Es gibt Verbindungen bis in die allerhöchsten diplomatischen Kreise, wichtig vor allem für die Visafrage. Auch sein englischer Verleger Leonard Woolf, Mann der berühmten Schriftstellerin Virginia Woolf, die es bisher immer abgelehnt hat, sich von ihm Freud analysieren zu lassen, lebt in der Hauptstadt des britischen Königreichs. Nun heißt es Koffer packen. So schnell wie möglich weg von hier. Die bequemste Art, um von Wien nach London zu gelangen, ist mit dem Orient-Express. Nie zuvor ist das Morgenland näher an das Abendland herangerückt. Der König der Züge verbindet nun schon seit 1883 Istanbul und Paris und gilt als luxuriösester Zug der Welt. Besonders der Speisewagen ist für seine Ausstattung berühmt. Das Weiß der Tischtücher, die kunstvoll gefalteten Servietten, das Funkeln der Gläser, der Topas des Weißweins, der Rubin des Rotweins, das reine Kristall des Wassers in den Karaffen und die silbernen Helme der Champagnerflaschen. Kein Wunsch, der unerfüllt bleibt, während draußen die Landschaften, die Berge, Flüsse und Städte im Eiltempo vorüberziehen. Am 4. Juli 1938 ist es schließlich soweit. Freud, seine Frau Martha, Tochter Anna, Ciao Ciao Hündin Lin, Haushälterin Paula Fichtel und Josephine Stoss, seine Ärztin, verlassen die Berggasse 19, um Österreich den Rücken zu kehren. Und weil selbst ihre beiden Autos schon längst von den Nazis beschlagnahmt worden sind, müssen zwei Taxis her, um Familie und Gepäck zum Westbahnhof zu schaffen. 20 schwere Koffer. Die Möbel, die Antikensammlung, die Bibliothek und der berühmte Divan, auf dem Freud seine Patienten behandelt hat, sollen per Schiff hinterherreisen. Sperrgut. Als der Zug pünktlich um 15.14 Uhr unter dröhnend tiefem Schnaufen den Wiener Westbahnhof verlässt, will sich keine Erleichterung im Abteil einstellen. Bis zur Überquerung der deutsch-französischen Grenze bei Kehl am Rhein gilt es, wachsam zu bleiben. Was hat Dalí denn erwartet? Zum ersten Mal und sehr spät im Leben erfährt Freud hier in London leibhaftig, was es heißt, ein internationaler Star zu sein. Selbst die Taxifahrer kennen schon seine Adresse. Oh, it's Dr. Freud's place. Überall in dem Haus stehen Blumenbouquets herum. Dazu kommt die Schar von Autographenjägern, die sich täglich einstellen, Narren, Verrückte und Fromme, die Traktate und Evangelien schicken und sich wer weiß was von ihrem Idol erhoffen. Und er, Dalí, muss sich eingestehen, dass er für Freud letztlich auch nur einer dieser Plagegeister ist. Auch an dem Magazin, einem Mitbringsel, zeigt Freud keinerlei Interesse. Der Alte starrt ihn bloß mit leeren Augen an, ohne das Heft auch nur in die Hand zu nehmen, geschweige denn einen Blick in den Artikel zu werfen, den Dalí darin über die Paranoia verfasst hat. Dalí versucht noch Freud die Schrift schmackhaft zu machen, indem er ihm erklärt, dass es sich nicht um eine der üblichen Abschweifungen handelt, sondern um einen Artikel mit aufrichtigen wissenschaftlichen Ambitionen. Irgendwann blättert er für Freud sogar zur betreffenden Seite, deutet mit dem Finger darauf und wiederholt mehrmals den Titel des Artikels. Doch noch im selben Moment merkt er, wie sein feuriger Eifer langsam, aber sicher von der Gleichmütigkeit Freuds erstickt wird. Freud traut ihnen, den Surrealisten, nicht über den Weg. So viel ist klar geworden. Es beruht auf einem Vorbehalt, den Freud schon länger pflegt. Stefan Zweig hat ihm, Dalí, bereits davon erzählt, dass André Breton, der Anführer der Surrealisten, im Jahr 1921 eines Tages unangemeldet vor Freuds Tür erschien. Freud soll versucht haben, den ungebetenen Gast abzuwimmeln. Der beleidigte Breton fühlte sich daraufhin bemüßigt, einen Artikel zu verfassen, in dem er Freud als alten, rabiaten Mann in einer schäbigen, heruntergekommenen Praxis abstempelte. Die Spannung zwischen den beiden wurde nicht geringer, als Breton schließlich Freud sogar vorwarf, Teile seiner Traumtheorie von ihm geklaut zu haben. Spätestens da war der Eklat perfekt. Dalí und die Surrealisten mögen Freud zum Schutzpatron erkoren haben, Freud jedoch will davon offenkundig nichts wissen. Vermutlich hält er sie allesamt für verrückt. Oder betrunken. Oder beides. Als Dalí sich von Freud verabschiedet, ist er sich plötzlich gar nicht mehr so sicher, geschieht das gerade wirklich oder träumt er das alles doch nur? Wie auch immer. Wenigstens umarmt Freud diesmal keine Vorhänge. Mit diesem Empfang hat er nicht gerechnet. Als der Zug um Punkt 10.12 Uhr in den Pariser Gare de l'Est einfährt, wartet bereits eine Schar von Journalisten und Fotografen auf dem Bahnsteig, um ihn, Freud, den Vater der Psychoanalyse, in der Freiheit zu begrüßen. Grell leuchtet das Blitzlichtgewitter auf, als Martha, Anna, Freud selbst und Hündin Lynn die wenigen Stufen vom Waggon herabsteigen. Irgendwo in dem Gewimmel müssen auch Sohn Ernst und Neffe Harry, Marie Bonaparte, die Prinzessin von Griechenland und Dänemark, sowie der amerikanische Botschafter in Frankreich William Bullitt stecken, um sie offiziell in Empfang zu nehmen. Doch in dem heillosen Chaos sind sie zunächst nicht zu entdecken. Immer wieder werden Freud und die Seinen von Kameraobjektiven umringt, die ihnen den Weg versperren. Ihre Ankunft ist das Weltpresseereignis des Tages. Dabei ist Paris doch nur eine Zwischenstation. Schon am Abend soll die Reise weitergehen. An Schlaf war während der 19-stündigen Fahrt nicht zu denken. Immer wieder kreisten Freuds Gedanken um die Berggasse, den Ort, an dem alles begonnen hatte. Er konnte sich wieder genau daran erinnern, wie er dort an seiner Traumdeutung gearbeitet hatte, dem ersten grundlegenden Werk der Psychoanalyse. Und obwohl das Buch, mit dem sich der Begriff der menschlichen Seele für immer verändern sollte, Träume galten jetzt als symbolisch verschlüsselte Wunscherfüllungen, bereits im November des Jahres 1899 erschienen war, hatte Freud es damals auf den Beginn des neuen Jahrhunderts 1900 vordatieren lassen. Das Erscheinungsdatum war als Ansage zu verstehen, als Abrechnung mit dem alten Zeitalter und zugleich als Aufbruch in eine neue Ära. Den Tag werden sie auf dem Anwesen von Marie Bonaparte verbringen, der Urenkelin eines Bruders des französischen Generals und späteren Kaisers Napoleons I. Die Prinzessin ist selbst seit einigen Jahren als Psychoanalytikerin tätig. Sie hatte sich 1925 einer Behandlung durch Freud unterzogen, nachdem sie ein Leben lang unter Frigidität, sexueller Lustlosigkeit gelitten hatte, Der Liebesakt war für sie nur eine Pflichtübung gewesen. Auch in ihrem Fall hatte sich Freuds These bestätigt, wonach die Ursachen in der Kindheit verborgen lagen. Seither forschte Marie Bonaparte selbst zur weiblichen Sexualität und setzte alles daran, die Werke von Freud ins Französische zu übertragen. Bei der Prinzessin kann die österreichische Exilgesellschaft für einen Moment durchatmen und Kraft schöpfen, bevor die Reise in den späten Abendstunden weitergeht. Weiter Richtung London. Ankunft 6. Juni 1938, 9.10 Uhr, Victoria Station. Wenn alles nach Plan läuft, wird der Nachtzug bereits kurz nach Mitternacht in Dünkerque im Bauch der Fähre verschwinden und in den frühen Morgenstunden kurz nach Sonnenaufgang mit Blick auf die weißen Kreidefelsen von Dover wieder an Land kriechen. Freud weiß, dass ihre Flucht aus Nazi-Österreich ein Abschied für immer ist. Er ist zu alt, zu krank und zu schwach, um noch auf eine Rückkehr in die Heimat hoffen zu dürfen. So schnell wird sich die Gefahr, die von Hitler und seinen Allmachtsfantasien ausgeht, auch nicht bannen lassen. Und selbst wenn, es wäre ein Irrtum zu glauben, man könne rückgängig machen, was gerade vor aller Augen in der Welt geschieht. Es werden Narben bleiben, tiefe Wunden. Was immer aus dem Schlummer der Jahrhunderte da geweckt worden ist, es fängt gerade erst an zu wüten. So richtig schlau ist Dali nicht aus dem geworden, was ihm der alte Mann mit auf den Weg gegeben hat. In der klassischen Kunst, meinte Freud, sei er stets auf der Suche nach dem Unbewussten. Seine, Dalis Bilder, veranlassten ihn hingegen eher nach dem Bewussten zu suchen. So hört sich kein Lob an, schon gar nicht in den Ohren eines überzeugten Surrealisten. Dalí sieht darin nichts anderes als eine zwar überaus diplomatisch formulierte, aber nichtsdestoweniger vernichtende Kritik. Aber er kann es verschmerzen. Die Kunst ist der Theorie inzwischen offenbar weit vorausgeeilt. Während des Besuchs in der Ellsworthy Road hat Dalí auch eine Zeichnung angefertigt, die Freud im Profil zeigt. Hier die hohe Denkerstirn, die kleinen runden Brillengläser, da die hohlen, eingefallenen Wangen. Wenn man das Bild recht betrachtet, erinnert Freuds Kopf an eine Schnecke, ja, an eines dieser Spiraltiere. Ganz anders als die Schädelform Raphaels, die achteckig wie eine Gemme war, oder jene Leonardos, die, wenn man genau hinsah, einer Nuss glich. Man kann jedenfalls nicht behaupten, dass Freud auf dem Bild gesund aussieht. Wie auch. Freud trug bei ihrem Treffen eine schwere Prothese im Mund. Er litt schon seit Jahren an Gaumenkrebs. Je länger Dalí die Zeichnung jetzt in seinem Atelier betrachtet, desto mehr glaubt er, noch etwas anderes auf dem Bild erkennen zu können. Mit einem Mal wird ihm klar, was er da sieht. Der Tod steht Freud ins Gesicht geschrieben. Basel, 1949. Der Mut zur Öffentlichkeit. Hannah Arendt und Karl Jaspers stellen die Frage nach der Schuld. Es ist kaum zu glauben, aber sie ist doch wieder hier, in der Stadt, aus der sie vor 17 Jahren floh. Berlin, die ehemalige Hauptstadt des Deutschen Reiches, ist in diesem Februar 1950 nicht wiederzuerkennen. Von Spandau bis Neukölln eine einzige Trümmerwüste. Ob Lützowufer, Potsdamer Platz, Leipziger Straße, Friedrichstraße oder Alexanderplatz, nur die Namen der Straßen und Plätze sind noch geblieben. Wenige Menschen, ein ungeheuer weit ausgebreitetes Dorf. Am unheimlichsten kommen Hannah Arendt aber die Statuen der alten Siegesallee im verwüsteten Tiergarten vor. Gespenster auf leerem Feld. Karlsbad, Genf, Paris, später New York. Das waren die Stationen auf Arendts Flucht aus Europa gewesen, nachdem die Nazis 1933 an die Macht gekommen waren und sie, als Jüdin, sich verurteilt sah, das Land von einem Tag auf den anderen zu verlassen. Als Flüchtling will sie jedoch nach wie vor nicht bezeichnet werden. Niemand will das. Als solcher hatte bis dahin schließlich nur gegolten, wer aufgrund seiner Taten oder seiner politischen Anschauungen gezwungen war, anderswo Zuflucht zu suchen. Zwar hatten auch sie, die von den Nazis Verfolgten und Entrechteten, in der Fremde Zuflucht suchen müssen, aber sie hatten sich vorher ja gerade nichts zu Schulden kommen lassen. Und die meisten von ihnen hegten nicht einmal im Traum politische Ansichten, die man radikal finden konnte. Und doch sind sie seither Flüchtlinge, ob sie wollen oder nicht. Jedenfalls keine Neuankömmlinge oder Einwanderer oder Amerikaner deutscher Sprache. Es ist besser, diese Realität anzuerkennen, als sie ständig zu leugnen. Im Auftrag der Jewish Cultural Reconstruction Incorporated ist Arendt bereits im November 1949 nach Europa gereist, um von den Nazis konfiszierte Bücher jüdischer Herkunft in deutschen Bibliotheken aufzuspüren und nach Amerika oder Israel zu bringen. Keine leichte Aufgabe. In Frage kommen Judaika und Hebraika aller Art, Bücher, Handschriften, Torarollen, Zeremonialobjekte, ausnahmslos alle Kulturgüter, die aus den Ausweichlagern, aus Stollen, Schlössern und anderen Depots nach Kriegsende nach Deutschland zurückgeflossen oder aus den Beständen der alten Institute ohne jede Restitutionsabsicht übernommen worden sind. Es ist anzunehmen, dass sich jüdische Kulturschätze noch vielfach in den öffentlichen Sammlungen und Archiven befinden. Museumsleiter und Galeristen, Konservatoren und Bibliothekare, Archivare und Funktionäre, sie alle sind daran beteiligt gewesen, jüdischen Kulturbesitz zu plündern und zu zerstören. Bisher sind nur Bruchteile der großen Sammlungen der einstigen jüdischen Gemeinden und wissenschaftlichen Einrichtungen an ihre rechtmäßigen Besitzer zurückgefallen. Wo es keine Erben mehr gibt, sollen die Bestände an Institutionen wie die Jewish National and University Library gehen, um im Sinne der ehemaligen Eigentümer der Kontinuität und Erneuerung des Judentums zu dienen. Wiesbaden, Frankfurt, Heidelberg. Einige Stationen liegen bereits hinter Arendt. Zeitweilig ist sie jeden Morgen in einer anderen Stadt aufgewacht und hat Termine mit Ministern und hohen Beamten bis spät in die Nacht hinein gehabt. Wo sie jedoch auch hinkam, mit wem sie auch sprach, überall dieselben Reaktionen, dieselben Ausweichmanöver, dieselbe Gleichgültigkeit, mit der sich die Menschen durch die Trümmer bewegten und einander Ansichtskarten von Kirchen und Marktplätzen schrieben, die gar nicht mehr existierten. Es ist erschreckend, wie schnell nach der Währungsreform der Alltag in Deutschland zurückgekehrt ist. Während sich das Land äußerlich wie innerlich bis zur Unkenntlichkeit verändert hat, benehmen sich viele so, als ob seit 1932 nichts geschehen wäre. Und sie suchen Ausflüchte. Einmal begegnet Arendt einer Frau, die meinte, die Russen hätten mit einem Angriff auf Danzig den Krieg begonnen. Und das war nur das Gröbste von vielen Beispielen. Schwer zu sagen, ob es sich dabei um eine absichtliche Weigerung zu trauern handelte oder um echte Gefühlsunfähigkeit. Hoffnungsloser aber noch als die Ansichten jener Dame erscheint Arendt, dass viele Deutsche allen Ernstes glauben, dieses Misstrauen gegenüber den Fakten gehöre zum Wesen der Demokratie, dass jeder das Recht habe, auch erfundene Tatsachen in Meinungen zu verwandeln. Nur die Berliner sind anders, unverändert, großartig, menschlich, humorvoll, klug, blitzklug sogar. Vor allem mit ihrem Chauffeur, einem 20-jährigen Burschen, hat sie dicke Freundschaft geschlossen. Der Junge ist redselig und gibt am laufenden Band Kommentare von sich, während er sie von einem Termin zum nächsten kutschiert. Ganz Berliner Schnauze. Als sie einmal an einem übermäßig großen Stalin-Plakat im Osten der Stadt vorbeikommen, »Ostzone, können Sie gleich erkennen, da hängt so viel Quatsch rum«, sagt er. »Die Deutschen hätten ja schon mal einen großen Freund des Volkes gehabt und das hier«, Blick auf die Trümmer, habe der seinem geliebten Volk hinterlassen. Niemand, absolut niemand, den Arendt bisher in Deutschland getroffen hat, hat die Trümmer so direkt mit Hitler in Beziehung gebracht. Und als sie wenig später, ebenfalls im Ostteil der Stadt, an einer Filiale der Handelsorganisation vorbeifahren, vor der die Waren breit ausliegen, obwohl kein Mensch etwas kaufen kann, weil ja keiner das Geld hat, woher denn, legt der Bursche nach. Sehen Sie? Das ist die Schande von Berlin. Man zeigt den Leuten alles und dann können sie es nicht kaufen. Auch das erlebt Arendt auf ihrer Reise zum ersten Mal. Dass jemand versteht, was für ein Skandal die blühenden Geschäfte in diesem Trümmerfeld sind. Zwei Päckchen Zigaretten wollte Arendt dem Jungen an jenem Abend geben, als sie erledigt vor ihrem Hotel aus dem Wagen stieg. Für die Überstunden. Gute Frau, da nicht für. Auf ihrer Reise hat Arendt über die Weihnachtsfeiertage auch Station in Basel gemacht. Karl Jaspers, ihr einstiger Doktorvater, führt dort mit seiner Frau Gertrud inzwischen ein zurückgezogenes Leben. Mit seinem Traktat »Die Schuldfrage« hat Jaspers unmittelbar nach dem Krieg eine heftige Diskussion in Deutschland ausgelöst. Das Buch ging aus einer Vorlesung hervor, die er im Wintersemester 1945-46 an der Universität Heidelberg hielt. Ausgerechnet, könnte man meinen, hatte die sich 1933 doch als erste Hochschule zur nationalsozialistischen Universität erklärt. Aus dem liberalen Geist von einst, der mit so bedeutenden Namen wie denen von Max Weber, Ernst Troeltsch und Karl Mannheim verbunden war, war damit über Nacht ein seelenloses Gespinst geworden. Auch Jaspers hatte sich damals auf der Liste unter den unerwünschten Namen wiedergefunden, weil seine Frau aus einer jüdischen Familie stammte und seinen Posten an der Universität schließlich räumen müssen. Erst war ihm das Lehren, dann auch das Publizieren verboten worden. So oft ihn die Heidelberger Nazi-Größen auch anhielten, sich von seiner Frau scheiden zu lassen, um wieder aufs Katheder zu dürfen, Jaspers blieb ihr treu. Bis zuletzt hatten Gertrud und er Gift bei sich getragen, in der ständigen Erwartung, abgeholt zu werden. Trotzdem war Jaspers in Deutschland geblieben. Es gab da eine Anhänglichkeit an Bevölkerung und Land, der er sich nicht entziehen konnte. Es ist noch immer dieselbe alte Aula, in der Karl Jaspers spricht, auch wenn sich die Zeiten inzwischen geändert haben. Der Krieg mag vielleicht vorbei sein, aber die Aufarbeitung dessen, was in den letzten 12 Jahren geschehen ist, hat gerade erst begonnen. Die geistige Situation in Deutschland, heißt die Vorlesung, die er in diesem Wintersemester 1945 an der Universität Heidelberg hält. Der Hörsaal ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Als im Sommer 1945 überall in den Städten und Dörfern die Plakate mit den Bildern und Berichten aus Buchenwald, Dachau und Bergen-Belsen, aus Gardelegen, Nordhausen und Ohrdruf hingen, war das Entsetzen groß. In unübersehbar großen Lettern stand dort geschrieben: »Diese Schandtaten. Eure Schuld.« Es bedurfte keines Hinweises, wer hier sein Urteil verkündete. Es genügte die Bilder, auf denen die vergasten, verkohlten, ausgemergelten und wie Klafterholz aufgeschichteten Leichen aus den Lagern zu sehen waren. Die gesamte Welt, so schien es, erhob Anklage gegen die Deutschen. Mit ausgestrecktem Finger schrie sie: »Ihr seid mitverantwortlich für diese grausamen Verbrechen. Ihr habt ruhig zugesehen und es stillschweigend geduldet. Das ist eure große Schuld.« Karl Jaspers hält die moralische Kollektivverurteilung des deutschen Volkes freilich weder für politisch sonderlich klug noch für philosophisch einigermaßen haltbar. Man kann nicht ein ganzes Volk moralisch zur Rechenschaft ziehen. Moralisch beurteilen lassen sich immer nur die Handlungen eines Einzelnen, nie aber die einer Gruppe oder eines Kollektivs. Ein Volk kann demnach nicht schuldig oder unschuldig sein, nicht sittlich oder unsittlich gehandelt haben. Das kann immer nur für jeweils Einzelne gelten. Doch es geht Jaspers in seiner Vorlesung nicht darum, den Alliierten vom Katheder herab Ratschläge zu erteilen. Nichts läge ihm ferner. Wichtig ist für ihn die Frage, wie sich die Deutschen nun verhalten. Ob es ihnen gelingt, sich selbst kritisch zu durchleuchten? Nicht die Anklage von außen ist deshalb das Thema, über das er vor seinem Auditorium sprechen möchte. Darüber haben Sie als Deutsche sowieso nicht zu befinden. Das ist Sache der Sieger und nicht der Besiegten. Was jetzt zählt, ist die Anklage von innen. Jaspers ist einer der wenigen akademischen Lehrer, die sich dem Wagnis der Öffentlichkeit stellen und dafür von den alliierten Besatzungsmächten auch die Erlaubnis erhalten. das geistige Orientierungsbedürfnis unter denen, die vor kurzem noch an das Wort vom Endsieg glaubten, ist jedenfalls hoch. Es mangelt in diesem ersten Nachkriegswinter an vielem in Deutschland, vor allem aber am Miteinanderreden und Aufeinanderhören, an gedanklicher Beweglichkeit und an Kritikfähigkeit. So der Eindruck Jaspers. Wahrheit, dieser hehre und in den vergangenen Jahren zuschanden gekommene Begriff, ist nicht durch vorschnelle Behauptungen zu erlangen, sondern nur in einer methodischen Arbeit, im Prüfen und Abwägen und in der Besonnenheit der Vernunft zu erringen. Und deshalb hat er, Jaspers, sich auch sofort bereit erklärt, an die Universität zurückzukehren, die ihn nach der Gleichschaltung 1933 vor die Tür gesetzt hatte. Jaspers sucht nach Worten der Verständigung, aber die Worte, die er in der Heidelberger Aula findet, sind nichtsdestotrotz eindeutig. Auch wenn man nicht ein ganzes Volk zur Rechenschaft ziehen kann, so ist doch letztlich niemand darunter ohne Schuld. Nur die Art und Weise, wie man schuldig geworden ist, unterscheidet sich. Kaum jemand ist freilich bereit, sich nach verlorenem Krieg samt Kapitulation, nach Gefangenschaft, Hunger und Entbehrung der Frage nach seiner Schuld zu stellen. Wenn Jaspers ins große Rund blickt, kommt es ihm manchmal vor, als rede er zu Gespenstern. Arendt erinnert sich gern an die Weihnachtstage 1949 in Basel bei Jaspers. Wie gut es tat, in das Gespräch zurückzusinken, das scheinbar trotz allem keinen Moment zwischen ihnen aufgehört hatte. Sie konnten die Fäden sofort wieder aufnehmen. Und zu erzählen gab es nach all den Jahren, in denen sie, Arendt und Jaspers, sich nicht gesehen hatten, einiges. An einem der Basler Abende kam sie auch auf Martin Heidegger, Arendts einstigen Lehrer in Marburg, zu sprechen. Jaspers hatte Heidegger das letzte Mal im Mai 1933 gesehen, als der unter dem Jubel der Studenten in Heidelberg einen Vortrag über die Universität im Neuen Reich hielt. Seit eben dieses Reich untergegangen war, hatte Heidegger gekniffen und sich für seine politische Haltung weder entschuldigt noch eine Form von Reue gezeigt. Und obgleich Jaspers schon damals im hohlen Klang von Heideggers Sätzen eine bedrohliche Gewalt spürte, hatte er nicht aufhören können, ihn in Schutz zu nehmen. Er hatte gehofft, es würde nur eine Phase sein, die irgendwann vorbeigeht. Arendt hatte Jaspers damals deutlich genug gesagt, wohin das alles führe, bevor sie das Land verließ. Er aber hatte die Gefahr unterschätzt und war dem Rat Platons gefolgt, in solchen Zeiten, in denen ein Unwetter auf den Einzelnen niedergeht, sich besser unterzustellen und bescheiden zurückzuziehen. Jaspers hatte die direkte Konfrontation mit Heidegger auch deshalb gescheut, weil er bis zuletzt an eine Erneuerung der Universität geglaubt hatte, an einen Ausweg aus der Mittelmäßigkeit, in die der Geist herabgesunken war. Eine tiefe Melancholie hatte ihn in jenen Tagen gefangen gehalten. Eine Traurigkeit, die seine Urteilskraft vernebelte, ihn lähmte und daran hinderte, etwas gegen Heidegger zu unternehmen. Das alles stand ihm nun klar vor Augen, die Schuld, in die er verstrickt war. Aber auch Arendt musste an diesem Abend, als sie sich nach dem Essen, es gab irgendeinen Gemüseauflauf, zu einem Gläschen Orangenlikör zurückgezogen hatten, etwas loswerden. Und so erzählte sie Jaspers von ihrer Affäre mit Heidegger, damals als Studentin in Marburg. Wozu noch schweigen? Und alles, was Jaspers nun darauf zu antworten wusste, war, dass er, Jaspers, sich keinen traurigeren Menschen als Heidegger vorstellen könne, der dort auf seiner Hütte im Schwarzwald sitze, allein, während sie, seine ehemaligen Freunde, hier zusammensäßen und ihn und seine Lügen durchschauten. Wenn es um Schuld geht, unterscheidet Jaspers in seiner Vorlesung vier Arten. Die kriminelle Schuld, die politische Schuld, die moralische Schuld und zuletzt die metaphysische Schuld. Während die kriminelle und die politische Schuld von außen, zum einen als Wille des Gesetzes, zum anderen als Wille der Siegermächte herangetragen werden, erwachsen die moralische und die metaphysische Schuld aus dem Inneren des Menschen. Über strafbare Verbrechen kann der Richter entscheiden. Über politische Haftung der Sieger. Über moralische Schuld aber nur das eigene Gewissen. Ganz zu schweigen von der metaphysischen Schuld, über die letztlich nur Gott sein allmächtiges Haupt wiegen darf. Jaspers ist sich im Klaren darüber, dass seine Gedankengänge durchaus eine Gefahr in sich bergen. Jeder Versuch, die Schuld in Schubladen zu packen, kann als Einladung verstanden werden, sich von eben dieser Schuld zu befreien. Die kriminelle Schuld betrifft nur einige wenige und, wenn überhaupt, nur die Nazi-Oberen. Die politische Schuld ist vieldeutig und am Ende eine Frage von Macht. Und wenn die moralische Schuld nur eine Angelegenheit des eigenen Gewissens ist, so wird man mit dem eigenen Gewissen schon irgendwie fertig. Ganz zu schweigen von der metaphysischen Schuld, die ohnehin nur der spleenige Gedanke eines übergeschnappten Philosophen sein kann. Solcherlei Selbstentlastungen waren jedenfalls landauf, landab von den Deutschen zu hören. Jaspers weiß das. Und doch hat er Vertrauen, obgleich man ihn schon als Landesverräter beschimpft hat. Demut ist gefragt. Und eine rückhaltlose Prüfung des eigenen Gewissens. Wo habe ich falsch gehandelt, falsch gedacht, falsch gefühlt? Jeder ist aufgerufen, nach der eigenen moralischen Schuld zu fragen. Mag es auch eine Kollektivverurteilung nicht geben, so hat doch jeder Einzelne Schuld auf sich geladen. Insofern tragen alle gemeinsam die Haftung dafür, dass sie es zu 1933 haben kommen lassen, dass sie gesehen haben, wie ihre jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger geplündert, deportiert und ermordet wurden und doch nicht laut dagegen protestierten, sondern den Mund hielten. Es ist ein radikaler Gedanke, den Jaspers gefasst hat, aber dennoch wahr. Wer immer es vorgezogen hat, am Leben zu bleiben, mit der schwachen, wenn auch zutreffenden Begründung, dass der eigene Tod nichts an der Situation als solcher geändert hätte, hat eine moralische Schuld auf sich geladen. Während sie in Berlin ist, hat Arendt auf ihrer Reise zum ersten Mal das Gefühl, nach Hause zu kommen. Sogar der ostpreußische Dialekt, den sie schon lange nicht mehr gesprochen hat, kommt ihr, als sie ihn bei alten Freunden hört, wieder über die Lippen. Doch so sehr ihr die Stadt und ihre Menschen auch gefallen, die Arbeit geht nur schleppend voran. Gerade in technisch-organisatorischer Hinsicht gestaltet sich die Restitution der jüdischen Kulturgüter schwieriger als gedacht. Keiner kann in der Kürze der Zeit in die große Menge an fraglichen Kisten hineinkriechen und nachsehen, ob sich darin wohl etwas Wertvolles verbirgt. Es handelt sich um eine Aufgabe von Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten. Hinzu kommt, dass kaum einer sinnvoll, geschweige denn verlässlich, Auskunft erteilen kann. Viele ehemalige Angestellte der Institutionen sind nicht aus dem Krieg zurückgekommen. Von Cultural Reconstruction, einer Form der Rückgabe und des kulturellen Wiederaufbaus, kann unter diesen Bedingungen jedenfalls nicht die Rede sein. Arendt weiß aber auch, es gibt ein Misstrauen, das genauso blind ist wie blindes Vertrauen. Man kann sich auf den Standpunkt stellen, dass alle lügen, alle etwas verbergen und keiner guten Willens ist. Doch selbst wenn dem so wäre, Arendt kann und will nicht auch noch das letzte bisschen Vertrauen dran geben, das sie hat. Denn ohne jedwedes Vertrauen auf das bereitwillige Entgegenkommen eines anderen Menschen wäre nicht nur das gemeinsame Gespräch, sondern ausnahmslos alle zwischenmenschlichen Beziehungen am Ende. Es ergäbe dann schlicht keinen Sinn mehr, von Person und Moral, von Freiheit und Verantwortung zu sprechen. Wenn überall nur der Verdacht regierte, wäre alle Hoffnung verloren. 6 Tage wird Arendt in Berlin bleiben. Dann geht es zunächst zurück nach Wiesbaden, wo sich das Hauptquartier des JCR befindet. Viel Zeit bleibt Arendt nicht mehr für ihren Field Report. Schon Mitte März legt die Queen Mary aus dem französischen Cherbourg ab, ihr Rückfahrticket in die Vereinigten Staaten. Zuvor möchte sie in Berlin aber auf keinen Fall das neue Stück von Bertolt Brecht verpassen, das seit seiner Deutschlandpremiere vor einem Jahr große Erfolge feiert, Mutter Courage und ihre Kinder. In Amerika hatte sie bereits die Inszenierung von Brechts Leben des Galilei mit Charles Laughton in der Hauptrolle gesehen und war begeistert gewesen. Arendt hatte Brecht schon in der Vergangenheit gegen Stimmen verteidigt, die in ihm nur den kommunistischen Kaderdichter erkennen wollten. Das war grober Unfug. Im Gegensatz zu vielen anderen seiner Generation hatte Brecht nie in den Chor des Mitleids eingestimmt. Brecht war rebellisch gegen die Tradition und konnte so herrlich zynisch sein. Gegen den Drive seiner Dramen und frühen Balladen war alles andere irrelevant. Bloße Literatur. Was für andere das Gefühl bedeutete, zu einer verlorenen Generation zu gehören, war, laut Brecht, viel allgemeiner und umfassender zu verstehen als Leben in finsteren Zeiten. Im letzten Jahr haben Brecht und seine Frau Helene Weigel angekündigt, ein eigenes Haus zu gründen, im Osten der Stadt, direkt am Schiffbauer Damm. Früher fuhr Brecht, der Autoliebhaber, einen Wagen, auf dem er vorne eine dreieckige Fahne aus grobem Leinen befestigt hatte, darauf gedruckt Brecht. Schon bald würde es ein Theaterhaus geben, auf dem der Name seiner Truppe prangte, das Berliner Ensemble. Arendt glaubte, dass es die größte kulturelle Leistung im Deutschland der Nachkriegszeit werden könnte, ein wichtiger Aktivposten im Kampf um das kulturelle Klima im Land. Ein Zurück zur Vergangenheit kann es nicht geben. So viel ist klar. Auch die Universität, das geistige Leben, steht in diesem Wintersemester 1945-46 vor einem Neubeginn. Einem seiner ehemaligen Schüler, Herrn Golo Mann, der gerade bei einer vom US-Militär verwalteten Radiostation arbeitet, hat Jaspers kürzlich seine Rede zur Erneuerung der Universität ins Gerät diktiert, die er auch bei der feierlichen Wiedereröffnung der Heidelberger Universität am 15. August 1945 gehalten hat. Der Sohn des Literaturnobelpreisträgers war plötzlich und unangemeldet vor der Tür gestanden. Tüchtiger Kerl. Jaspers kennt noch die alte Heidelberger Universität, an der der berühmte Philosophiehistoriker Kuno Fischer seine gefürchteten Vorlesungen hielt. Nichts und niemand durfte den gelehrten Geist mit dem roten Baumwollschnupftuch stören. Als eines Tages Straßenarbeiten vor der Villa des Herrn Ordinarius für Lärm sorgten, war es dem Meister zu viel. Er rief vom Balkon hinab, dass, wenn der Krach nicht sofort aufhöre, er, Kuno Fischer, in einer Stunde die Stadt verlasse. Für immer. Die Arbeiten wurden daraufhin eingestellt, verschoben, bis der Philosoph, der Stolz Heidelbergs, in die Ferien ging. Solch professoraler Dünkel ist für Jaspers Geschichte. Die Universität muss sich neu erfinden, politisch werden. Nichts erschiene ihm fataler, als am Alten kleben zu bleiben, noch einmal dem Pathos zu verfallen, wonach nun alles endlich gut und herrlich werde und die Menschheit einer vortrefflichen Zukunft entgegensehe. Die alte Welt, der auch er sich innerlich zugehörig fühlt, die Welt der Überlieferung, ist vergangen. Sie ist so gründlich vergangen, dass ein vor kaum mehr als 100 Jahren verstorbener Goethe inzwischen dem antiken Dichter Homer näher zu stehen scheint als einem heutigen Schriftsteller wie Thomas Mann. Die Geschichte, die sich mit Goethes Namen verbindet, der Glaube an den Adel des Menschen, klingt nur noch wie ein Märchen aus fernen Zeiten. Man muss nur nach Weimar und Frankfurt schauen. Die Goethe-Häuser liegen hier wie dort in Schutt und Asche. Ob der nun öffentlich diskutierte Wiederaufbau des Frankfurter Goethehauses eine angemessene Reaktion auf die Zäsur sein kann, Jaspers hegt da seine Zweifel. Zwar war das Inventar, wie auch in Weimar, rechtzeitig ausgelagert und so in Sicherheit gebracht worden, aber das neue Haus wird nun einmal nicht mehr das alte sein. Auch wenn die Tapeten und Stuckaturen, die Schnitzereien und Raumfluchten wieder erkennbar sind und die Hüsgenuhr im Vorsaal zur zweiten Etage wieder schlägt. Immerhin, man spricht und debattiert wieder miteinander. Und das ist doch ein Anfang. Die politische Freiheit hat in Deutschland nur dann eine Chance, wenn das, was passiert ist, gründlich durchleuchtet wird. Arendt ist glücklich, endlich wieder zurück in den Staaten zu sein. Die Tage an Deck der Queen Mary, Zeit zum Relaxen. Noch immer spucken ihr die Bilder aus Deutschland im Kopf herum. Was sie auch weiterhin nicht begreifen will, ist vor allem diese Gleichgültigkeit, die sie beobachtet hat. Diese strikte, ja brutale Weigerung, sich dem tatsächlich Geschehenen zu stellen. Es ist die Dummheit der Menschen, die Arendt rasend macht. Noch vor ihrer Reise nach Europa hat Arendt ein Buch abgeschlossen, an dem sie unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg zu arbeiten begann. Damals, als nach all den Jahren des Aufruhrs und des Grauens endlich ein wenig Ruhe einkehrte, vermochte sie zum ersten Mal die Fragen zu artikulieren und auszuloten, die sie schon lange begleitet hatten. Was war da eigentlich geschehen? Warum war es geschehen? Wie konnte es geschehen? Die Arbeit, die, wenn alles gut läuft, bereits im kommenden Jahr in englischer Sprache erscheint, soll nicht nur ein Werk über die Ursprünge des Nationalsozialismus sein, sondern zugleich eine Geschichte und Theorie des Totalitarismus enthalten. Es geht darin also um die Voraussetzungen, welche die totale Herrschaft in Nazi-Deutschland und in der Sowjetunion möglich gemacht haben. Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft soll die Studie heißen. Wann immer Arendt ins Denken gerät, will sie keine Vorschläge machen und schon gar kein politisches Programm unterbreiten. Ihr Anspruch ist bescheidener und zielt zugleich auf mehr. Arendt traut den Menschen, ihren Zeitgenossen, etwas zu und will sie zum eigenständigen politischen Urteilen befähigen. Nicht anders, als Kant es mit dem Wahlspruch der Aufklärung »Sapere aude« getan hat, will auch Arendt die Art des Denkens verändern. Die Menschen sollen wieder in die Lage versetzt werden, das um sie herum wirbelnde Chaos der Meinungen, das Wirrsal der Glaubenssätze selbst zu durchschauen. Für Arendt besitzt der Gedanke, dass irgendetwas so oder so kommen musste, keine Gültigkeit. Es gibt vielmehr immer eine Alternative. Und diese Alternative heißt, urteile selbst. Der Berliner Taxijunge hat dieses Geschäft glänzend beherrscht. Arendt ist geschafft. Ziemlich sogar. Die Reise nach Europa war aufreibend. Wenn der Field Report fertig ist, könnte sie Ferien gebrauchen. Eine Auszeit. Weg von allem. In Berlin hat man ihr angeboten, ein Semester an der Hochschule für Politik zu lehren. Ernst Tillich, der Neffe des Theologen Paul Tillich, der zu ihrem engsten New Yorker Freundeskreis gehört, hatte sie mit ins Seminar genommen. Und als Arendt sagte, well, warum nicht, das könne man sich überlegen, man wisse nie, kam eine halbe Stunde später schon, höchst amtlich, das Angebot einer regulären Professur. So gut hatte sie Tillichs Studenten offenbar gefallen, dass diese sie gar nicht mehr nach Amerika zurückgehen lassen wollten. Doch so einfach ist es nicht. So sehr sie Berlin und die Berliner liebt, eine dauerhafte Rückkehr nach Deutschland ist für Arendt ausgeschlossen. West-Berlin 1955. Die Macht der Medien. Gottfried Benn und Theodor W. Adorno gehen auf Sendung. Dafür, dass ihm die Radiosache nicht liegt, ist Gottfried Benn schon ziemlich oft auf Sendung gegangen. Nicht nur zahlt der Rundfunk ein anständiges Honorar, das sich im Vergleich zum Salär für den Abdruck eines Gedichts schon fast wie eine Stargage ausnimmt, man erreicht auch ein größeres Publikum. Die Resonanz, die man für einen Auftritt in einer Radiosendung bekommt, ist enorm. Und das schmeichelt Ben. Heute, an diesem 14. November 1955, hat ihn ein Brief von Theodor W. Adorno erreicht, in dem der Frankfurter Philosoph vorschlägt, man könne sich doch für ein Streitgespräch im Süddeutschen Rundfunk verabreden. Über engagierte und reine Kunst solle das Thema lauten. Langweilig, einfallslos, findet Ben. Schon 100-mal durchgekaut. Abgesehen davon hat er als überzeugter Vertreter einer reinen Kunst überhaupt kein Interesse, sich mit dem, was da als engagierte Kunst firmiert, zu beschäftigen. Ben hält es lieber mit dem Wort des französischen Impressionisten Edgar Degas, »Il faut décourager les arts«. Aktivismus und Kunst, das geht nicht zusammen. Natürlich hat er, Ben, die Schriften Adornos studiert. Vor allem dessen Aufsatz »Der Artist als Statthalter« über Paul Valéry und Degas hat ihm, er muss es gestehen, nicht nur gefallen, sondern ihn geradezu überwältigt. Ein Satz darin ist Ben unvergesslich geblieben und dieser Satz lautet: Der Vollmensch stirbt aus. Ganz seine Meinung. Der ungeteilte Mensch, wie ihn die großen Denker der Antike, Platon und Aristoteles noch kannten, ist in der heutigen Zeit zerrissen, von sich selbst entfremdet und zu einem austauschbaren Zahnrad im Getriebe der Routinen degradiert worden. Da saß er nun, der moderne Mensch, im Büro und fristete sein Angestellten-Dasein bis ans Ende aller Tage. Darüber ließe sich ein Gespräch zustande bringen. Das wäre ein Thema, bei dem ein Avantgardist wie er zur Höchstform auflaufen könnte. Dafür braucht es Haltung, es braucht Größe. Stattdessen hat er erst kürzlich mit Heinrich Böll und Reinhold Schneider, seinen beiden Schriftstellerkollegen, im Funkhaus des WDR in Köln über die Frage diskutiert, soll die Dichtung das Leben bessern? Mein Gott, wie banal muss alles immer sein. Vielen Hörern gilt der Philosoph Theodor W. Adorno als Radiovirtuose. Hier will ein Satz auch nach drei Nebensätzen noch kein Ende nehmen. Da wird das Reflexivpronomen nachgestellt, typisch mal wieder. Und dann darf eine Rinderkraftbrühe, auch übers Essen philosophiert er gerne, keine einfache, klare Rinderkraftbrühe sein, nein, sie heißt Consommé. Es vergeht wirklich keine Woche, in der man im Rundfunk nicht dem gespreizten Ton des Herrn Professor Adorno begegnet, der seine Sätze druckreif ins Mikrofon diktiert. Das Radio ist für Adorno nicht irgendein Medium. Kein Intellektueller oder Schriftsteller ist so häufig im Rundfunk zu hören wie der führende Kopf vom Frankfurter Institut für Sozialforschung, der als einer der schärfsten Kritiker der restaurativen Adenauer-Politik gilt. Ob als Redner oder Diskutant, Adorno nutzt jede Gelegenheit im Rundfunk, die sich ihm bietet, um mit dem von ihm so entschieden propagierten kritischen Denken auch die demokratische Kultur in Deutschland zu hinterfragen. Deshalb ist er aus dem amerikanischen Exil doch zurückgekommen. Adorno will mit anpacken beim intellektuellen Wiederaufbau des Landes. Der Rundfunk kommt da wie gerufen. Während man im Hörsaal allenfalls einige hundert Zuhörer erreicht, können es im Radio schon mal einige Zehntausend sein. Je mehr, desto besser. Der geistige Nachholbedarf ist schließlich gewaltig. So wie Adorno die Sache sieht, fehlt es einer demokratischen Kultur in Deutschland im Grunde an allem. Soweit sie vorhanden ist, dient sie nur dem Zweck, die unsagbaren Verbrechen, die sich zwischen 1933 und 1945 ereignet haben, zu vertuschen. Denn auch heute, 10 Jahre nach Kriegsende, lassen sich noch immer Überbleibsel des Nationalsozialismus in der jungen Demokratie finden. Richter, Professoren, ranghohe Politiker, überall haben sich die alten Eliten neue, lukrative Posten verschafft. Nach dem Frühjahr hat schon bald niemand mehr gefragt. Man war froh genug, dass es wieder voranging. Ob die repräsentative Demokratie in Deutschland deshalb mehr als eine importierte Staatsform ist, die man akzeptiert, weil sie wirtschaftlichen Wohlstand verspricht, muss sich in der Zukunft erst noch zeigen. Zumindest er, Adorno, hegt noch erhebliche Zweifel daran, dass die Menschen hierzulande die Demokratie als ihre eigene Aufgabe begreifen. Es ist deshalb kein Zufall gewesen, dass Adorno seinen ersten Radiobeitrag für den Hessischen Rundfunk 1950 unter den Titel »Auferstehung der Kultur in Deutschland« stellte. Seine Ausführungen gipfelten damals in der Behauptung, die Bildung im Nachkriegsdeutschland habe bisher ausschließlich die Funktion erfüllt, das geschehene Grauen und die eigene Verantwortung vergessen zu machen und zu verdrängen. Die Vergangenheit aufzuarbeiten heißt für Adorno damals wie heute, immer wieder auf jenes Leiden zu stoßen, das sich überhaupt nicht in Worte fassen lässt. Wer über die Vergangenheit spricht, darf über den unbewältigten Rest nicht schweigen. Gerade geschwiegen wird in Deutschland aber lautstark und selbstzufrieden. Und damit muss Schluss sein. Die Botschaft, die Adorno im Rundfunk verbreitet, ist jedenfalls klar. Die Vergangenheit darf nicht beschwiegen, sie muss aufgearbeitet werden. Dem vielfach zu beobachtenden Bedürfnis, einen Schlussstrich unter die Vergangenheit zu ziehen, erteilt er eine Absage. Von einer historischen Stunde Null, einem Neuanfang, kann folglich auch keine Rede sein. Adorno wird nicht aufhören, den Finger immer wieder in die Wunde zu legen. Vielleicht rührt daher auch seine Idee gerade Gottfried Benn, der sich gewiss nicht um den Widerstand gegen das Hitler-Regime verdient gemacht hat, um ein Streitgespräch im Radio zu bitten. Es war im letzten Sommer, als sie beide sich auf den Hochschulwochen für staatswissenschaftliche Fortbildung in Bad Wildungen zum ersten Mal begegnet sind. Ben sprach dort über die Probleme der Lyrik, eine Neuauflage eines Vortrags von 1951, den er seinerzeit vor Professoren und Studenten an der Universität Marburg gehalten hatte. Adorno selbst war mit einem Referat zur Einführung in die neue Musik angerückt. Adorno mischte sich unter die Zuhörer und folgte den kühlen, nüchternen Worten, mit denen Ben das Gemachtsein von Gedichten sezierte. Und auch wenn Ben es nicht für nötig hielt, zu Adornos eigenem Vortrag am nächsten Tag zu erscheinen, war er, Adorno, schwer begeistert von diesem unverbesserlichen Modernisten. Nun also hat Adorno Alfred Andersch vom Süddeutschen Rundfunk und dessen Kollegen, den jungen Dichter Hans Magnus Enzensberger, darauf angesetzt, ein Wortgefecht zu arrangieren. Es soll eine der ungewöhnlichsten intellektuellen Begegnungen der jüngeren Radiogeschichte werden und ihr kurzes Tête-à-tête in Bad Wildungen wieder aufgreifen. Der größte deutsche Lyriker trifft den größten deutschen Denker. Streiten. Das ist für eine junge, noch unerfahrene Demokratie doch ein Anfang. Ben hängt der Geruch des Außenseiters, des politisch Zweideutigen an. Und er weiß, er wird ihn bis an sein Lebensende nicht mehr loswerden. Daran können auch das Bundesverdienstkreuz erster Klasse, das ihm 1952 verliehen worden ist, sowie der Georg-Büchner-Preis im Jahr zuvor nichts ändern. Nach den Jahren des Publikationsverbots unter den Nazis stand und steht es auch in der jungen Bundesrepublik nicht gut um seine Person. Seine Rundfunkreden von 1933, »Der neue Staat und die Intellektuellen«, »Antwort an die literarischen Emigranten« und »Zucht und Zukunft« sind den literarischen Kreisen in Erinnerung geblieben. Gerade Thomas Mann war es, der Ben namentlich einen jener Intellektuellen genannt hatte, die sich vor der Geschichte prostituierten. Zumindest stand es in den Tagebuchauszügen, die der Sonntag vor einigen Jahren publiziert hatte. Bens Name taucht dort in einer Reihe mit denen von Eduard Spranger, Alfred Bäumler, Rudolf Binding und Hans Jost auf, allesamt Schriftsteller, Intellektuelle und Philosophen, die Hitler geistig den Weg bereitet hatten, eine Nachbarschaft, aus der Ben unbedingt austreten wollte. Ben steht unter Zugzwang. Während sich die einen fragen, warum er nicht endlich Ruhe gibt oder zumindest reif und milde wird, wie es sich für seine bald 70 Jahre ziemt, halten ihn die anderen für senil. In seiner Jugend, damals, als er mit seinem Debüt Morgue im Berliner Westen für einiges Aufsehen gesorgt hatte, vielleicht ganz interessant, heute jedoch eine Karikatur seiner selbst. Ein Dichter von gestern, der nicht den Anstand aufbringt zu schweigen. So unliebsam ihm das Gewese und diese Radiosache mit dem Herrn Professor Adorno ist, Ben könnte, wenn er klug ist, Kapital daraus schlagen. Angesichts der Gefahr gegenüber Emigranten wie Heinrich und Thomas Mann, Anna Segers und Alfred Döblin, die nach Jahren des Exils nach Europa zurückgekehrt sind, ins Hintertreffen zu geraten, bietet jeder Auftritt eine Chance, Glaubwürdigkeit zurückzuerlangen. Auch wenn der Rundfunk etwas Vulgäres an sich hat, allenfalls tauglich für seichte Abendunterhaltung. Und auch wenn die Masse der Hörer für Literatur nicht reif ist, könnte das Streitgespräch mit Adorno ihm vielleicht doch zu etwas Nütze sein. Ben will den Brief von Adorno fürs Erste noch unbeantwortet lassen. Er muss nachdenken, wie am besten in der Sache zu verfahren sei. Schließlich ist Adorno nicht irgendwer. Da will eine Reaktion, auch eine Absage, gut überlegt sein. Für heute ist die Schreibarbeit jedenfalls getan. Zeit, das Haus zu verlassen. Hut, Mantel, Schal. Man kann nicht warm genug eingepackt sein. Jetzt, im November. Wohl eine alte Angewohnheit aus der Kriegs- und Bombenzeit, in der man stets alles bei sich haben musste. Weit hat es Ben nicht, nur einmal ums Eck in die Dramburg, seine Schöneberger Stammkneipe. Der Gedanke, nach Europa zurückzukehren, sobald die Zeit dazu reif war, ist für Adorno selbstverständlich gewesen. Gewiss, da gab es 4 Wochen im Sommer 1940, in denen er zweifelte, ob er überhaupt jemals zurückkehren könnte, ein Zustand, der bis an die äußerste Grenze der physischen Auflösung ging, aber von dem Augenblick an als klar war, dass London nicht fällt, sondern der Luftschlacht um England standhält, hatte Adorno seine ursprüngliche Überzeugung wiedergewonnen, Hitler war nicht Europa. Und deshalb würde er, Adorno, nach dem Krieg so bald wie möglich nach Deutschland zurückkehren. Wenn Adorno sich an seine ersten Erlebnisse nach der Rückkehr aus dem kalifornischen Exil erinnert, muss er an seine Ankunft in Paris denken. Als er in einem Taxi zum ersten Mal über die Place de la Concorde knatterte, erschütterte ihn nicht nur das Auto mit seiner schlechten Federung. Adorno spürte vielmehr den europäischen Boden, die Unebenheiten ganz physisch. In den nächtlichen Gassen der französischen Hauptstadt hatte er auch nach langer Zeit wieder das Echo seiner eigenen Schritte vernommen. So ein Sound war in Amerika nie zu hören gewesen. Wenn man nach einer Einladung zum Dinner spät zurück nach Hause musste, nahm man natürlich den Wagen. Der Gedanke, zu Fuß zu gehen, war geradezu abwegig gewesen. In jenem Moment, als er in Paris seine Schritte in den engen, gepflasterten Gassen widerhallen hörte, hatte Adorno etwas verstanden. Der Unterschied zwischen Paris, der Metropole, und dem bayerischen Nest seiner Kindheit, Amorbach, wo man genau solch ein Echo vernehmen konnte, war viel geringer als der Unterschied zwischen Paris und New York. In Europa schien, trotz aller Verheerung, das Leben noch nicht ganz entkernt worden zu sein. Das Leben lebte noch. Als Adorno einmal kurz nach seiner Rückkehr nach Deutschland im Winter 1949 spät nachts in eine alte, unversehrt gebliebene süddeutsche Stadt kam, wusste er gar nicht, wie ihm bei der Ankunft im Hotel geschah. Hoteldirektor, Oberkellner, Oberkoch, Köchin und Küchenjunge, sie alle standen, trotz der fortgeschrittenen Stunde, da, bereit, ihre Gäste zu verköstigen und fielen über die Gesellschaft her mit Sätzen wie: Befinden die Herrschaften einige Austern? Oder etwas Hummer, die Herrschaften, angenehm? Oder etwas frischer Kaviar? Es war eine Situation, wie man sie eigentlich nur aus dem Märchen kannte. Nur schien es Adorno, als sei in diesem Moment das Märchen in Erfüllung gegangen, die Utopie, dass Menschen einander begegnen und sich Glück schenken. Solch eine Erfahrung wäre in der völlig versachlichten amerikanischen Society undenkbar gewesen. Schon der Begriff der Erfahrung ließ sich kaum von der einen in die andere Sprache übertragen. Experience meinte jedenfalls etwas anderes. Und so hatte die Emigration nicht nur zu einem Bruch mit der Kontinuität des eigenen Lebens geführt, in Amerika hatte das Schlagartige, Jähe und Abrupte, das mit der ungeheuren Technifizierung des Landes zusammenhing, auch etwas Bedrohliches für die eigene Existenz bekommen. Wie einschneidend dieser Verlust der Unmittelbarkeit der Erfahrung war, merkte Adorno allerdings erst wieder in Frankfurt, als er entdeckte, dass ein Rehbraten in Rahmsoße, wie er ihn in seiner Kindheit genossen hatte, mehr an Wiedergutmachung bedeuten konnte als alles, was sonst unter diesem Titel geschah. Noch im Exil hatte Adorno mit einer Sammlung von Aphorismen begonnen, konzentrierte, bis zum Äußersten verdichtete Reflexionen, Leuchtfeuer in der Nacht. Es war seine Art, die Erfahrungen des Exils zu verarbeiten. Er nannte das Brevier am Ende Minima Moralia, Reflexionen aus dem beschädigten Leben. Denn die Beschädigungen, die nicht nur das 20. Jahrhundert, sondern das abendländische Denken insgesamt hinterlassen hatten, waren in der Tat groß. Ob Totalitarismus, Kulturindustrie oder kapitalistische Warenwelt, in allen Bereichen des Lebens witterte Adorno eine Tendenz zur völligen Sinnentleerung, die die Chance auf Humanität unterhüllte. Was immer an der Gesellschaft einmal gut und anständig war, trug heute den Kern des Zerfalls in sich. Ben kann sich keinen interessanteren Gesprächspartner als Adorno vorstellen, so viel ist klar. Allerdings muss er zugeben, dass Adorno ihm dialektisch weit überlegen und daher gefährlich ist. Er, Ben, müsste sich enorm einarbeiten, um einem Gespräch gewachsen zu sein. Adorno beherrscht viel mehr Material, hat sowohl wissenschaftlich als auch ästhetisch mehr Expertise. Und schon allein deshalb verspürt Ben keine Lust, sich ihm zu stellen. Ben mag es nicht und hat es eigentlich noch nie gemocht, mit der Welt in Kontakt zu treten, schon gar nicht im Rundfunk. Radio, das ist leichte Kost, weit unter seinem Niveau. Er ist schließlich Schriftsteller, kein Sprachsteller. Und den Ruf, den er sich über die Jahre erarbeitet hat, kann und will er sich unmöglich von diesem krächzenden Apparat ruinieren lassen. Nichts kann jedenfalls für das Programm einer reinen Kunst schädlicher sein, als ständig vor dem Zeitgeist einen Kratzfuß zu machen. Zwar lässt auch er sich gern von Jazz berieseln und er hört sogar täglich die RIAS-Nachrichten, um auf dem Laufenden zu bleiben, aber alles in allem ist das Radio doch etwas für Menschen wie jene Kumpel, die abends mit ihm zusammen in der Kneipe sitzen, mit ihren müden, abgekämpften Visagen über dem Tresen hängen und noch eine Runde Skat kloppen. Bei einem Radioereignis macht Ben allerdings eine Ausnahme. Und das ist der Sport. Vor allem das Boxen. Ben vergleicht den Künstler gern mit einem Faustkämpfer, der von seinem Ehrgeiz nicht lassen kann. Sein Stolz zwingt ihn, immer wieder in den Ring zu steigen. So kämpft er und gewinnt, so kämpft er und verliert. Bis zum bitteren Ende. Einen dieser großen Boxkämpfe hat Ben vor dem Radiogerät verfolgt und seither nicht wieder vergessen. Hein Ten Hoff gegen Jersey Joe Walcott. Pfingsten 1950 in Mannheim. 25.000 Menschen vor Ort und er mit der Zigarre allein vor der Kiste. Über 10 Runden geht der Kampf. Ten Hoff kann nicht nur mithalten, er bedrängt den Amerikaner Walcott sogar. Der ist immerhin Weltranglisten-Zweiter und hat Joe Louis, den Brown Bomber, in seiner Karriere gleich 2-mal auf die Matte geschickt. Ten Hoff landet immer wieder gute Schläge, duckt sich, beißt die Zähne zusammen, tänzelt. Viele sehen den deutschen Schwergewichts-Champion, der während des Krieges in Hamburg von einem Metzgermeister trainiert wurde, den Gentleman im Ring, den Ringästheten, wie er von seinen Fans genannt wird, sogar vorn. Doch am Ende fällen die offiziellen Punktrichter ihr Urteil einstimmig. Ein irrer Fight. Ben war danach völlig aufgelöst. Klitschnass. Schnörkelloser und sachlicher im Stil. Und Ten Hoff hätte der neue Max Schmeling werden können. Ben zündet sich eine Juno an. Solange der Herr da drüben sich noch ein Bier bestellt, braucht er sich keine Vorwürfe zu machen, wenn er auch noch eins zischt. Hier in der Dramburg kann Ben unbehelligt von den Wechselfällen des Schicksals an seinem Tisch hocken, nah an der Heizung, seine Zigaretten rauchen und für einen Moment das Gefühl haben, in einer windstillen Ecke der Geschichte verschwinden zu können. Bis zur Veröffentlichung der Minima Moralia 1951 war es ein weiter Weg gewesen. 7 Jahre waren vergangen, seit Adorno die ersten Skizzen in seinem Tagebuch notiert hatte. Spröde, bitter, oft genug überheblich. Es war ein scharfer Ton, den Adorno in seinen Aphorismen anschlug. Vielen seiner Erstleser galt das Buch nicht nur als zu schwierig. Es war obendrein die offen zur Schau gestellte moralische Überlegenheit der darin enthaltenen Kritik, die sie abstieß. Thomas Mann, der das Buch kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs seinem Verleger Gottfried Bermann Fischer in New York ans Herz legte, ging wenige Monate später schon auf Distanz zu seinem Nachbarn aus dem kalifornischen Exil, dem er immerhin entscheidende Einsichten für seine laufende Arbeit am Dr. Faustus verdankte. Zwar hörte Mann nicht auf, Adorno weiter in seinem Publikationsanliegen zu unterstützen, dem Buch selbst bescheinigte er aber nun etwas Ätzendes, Überscharfes, Überintellektuelles. Und auch Bermann Fischer, der Verleger, konnte schließlich seinen inneren Widerstand gegen Adornos Superklugheit nicht überwinden. Das Buch blieb ungedruckt in der Schublade und damit in seiner intellektuellen Sprengkraft zunächst verkannt. Als die Minima Moralia dann aber 1951 im frisch gegründeten Surkamp Verlag erschienen, waren sie das Buch der Stunde. Eine nachwachsende Generation erkannte in den Aphorismen das intellektuelle Rüstzeug, um die desolate Situation, in die sich die deutsche Nachkriegsöffentlichkeit hineinmanövriert hatte, wortmächtig anzuprangern. Die bürgerliche Gesellschaft, die den Nationalsozialismus in Deutschland nicht nur nicht verhindert, sondern sogar begünstigt und mehr noch erst ermöglicht hatte, war gerade dabei, wieder Fuß zu fassen. Adornos Buch war nun eine überaus lautstarke Warnung davor, sich fortan in Sicherheit zu wiegen. Und dieser Weckruf kam gerade unter den Studenten an. Im Zentrum der Minima Moralis steht eine Kritik der Aufklärung. Dieses Anliegen teilen sie mit der bereits 1947 erschienenen Dialektik der Aufklärung. Aufklärung, die in ihrem Geltungsdrang weder gebremst noch auf bestimmte Erkenntnisfelder eingeschränkt wird, so lautete eine Haupteinsicht von Adorno und seinem Mitstreiter Max Horkheimer, hat die Tendenz, sich in ihr Gegenteil, die Mythologie, zu verkehren. Sie wird blind und schlägt um in eine Herrschaft über ihre eigenen emanzipatorischen Potenziale. Vom Versprechen der Aufklärung, den Menschen zu befreien, bleibt dann nur die endlose Steigerungslogik des wissenschaftlich-technischen Denkens übrig, die der Vernunft nicht nur den Raum zur Entfaltung nimmt, sondern sie im falschen Glauben wiegt, tatsächlich frei zu sein. Und genau gegen diese Art von hartnäckiger Täuschung will Adorno auch mit seinen Minima Moralia Einspruch einlegen. Adornos Kritik an der Aufklärung ist insofern doppelbödig, als sie allen Verunglimpfungen zum Trotz am Versprechen der Aufklärung festhält. Nicht die Aufklärung selbst ist demnach das Problem, sondern die gesellschaftliche Ordnung, die sich in ihrem Fahrwasser ausgebreitet und die Überzeugung vertreten hat, alle Welträtsel ließen sich durch wissenschaftlich-technischen Fortschritt auflösen. Dass dem nicht so ist, darüber gilt es, Adorno zufolge aufzuklären. Wenn der Begriff der Vernunft noch irgendeine Bedeutung haben soll, muss es gelingen, die Aufklärung von ihren fatalen Lebenslügen zu erretten. Andernfalls droht ein erneuter Rückfall in die Barbarei. Es bedarf nach der moralischen Katastrophe von Auschwitz nicht weniger, sondern im Gegenteil mehr Aufklärung, um zu verhindern, dass Ähnliches sich noch einmal wiederholt. Und Adorno wurde und wird nicht müde, gerade im Radio, für diese Aufklärung zu werben. Gewiss, auch der Rundfunk ist Ausdruck einer Massenkultur und steht als solcher unter Ideologieverdacht. Massenkultur hat mit einer Kultur der Massen nichts zu tun. Sie ist vielmehr ein Produkt der Kulturindustrie, ein gezielter Versuch, alle Tätigkeiten des Menschen, sogar die Kunst, zu einer Ware zu machen. Jeder Mensch kann heute Musik im Radio hören. Aber angesichts der Macht, die hinter der Schlagerindustrie steht und für die es ein weltbewegendes Ereignis ist, wenn die Sängerin Ise Piese Rosen in Hawaii singt, ist kaum noch jemand bereit und in der Lage, im Trommelfeuer der Hitparaden den vergeistigten Klängen der Kompositionen zum Beispiel eines Arnold Schönberg zu folgen. Und dennoch kann man das Radio weder ignorieren noch verdammen. Adorno hält sich für alles andere als einen ausgemachten Defätisten. Mag einem die Massenkultur auch nicht gefallen, so lässt sich mit etwas Geschick und Esprit auch die Kritik am Selbstbetrug der Massen ins Herz der Kulturindustrie selbst installieren. Der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel hat einmal von der List der Vernunft gesprochen und damit gemeint, dass sich die Geschichte ungeachtet ihrer vermeintlichen Rückschritte auf ein Ziel, die Freiheit aller Menschen, zubewegt. Und es gibt für Adorno kaum eine gewieftere, von der Vernunft ersonnene List als ein gut gemachtes Radiogespräch. Weit ist der Weg in die Dramburg, seine Stammkneipe, auch heute nicht. Bis vor 2 Jahren hat Ben in seiner Wohnung in der Bozener Straße 20 noch seine Praxis für Haut- und Geschlechtskrankheiten unterhalten. Aber das Geschäft lief irgendwann schlecht und es gab kaum noch Patienten. Hin und wieder kamen Prostituierte vom Strich am Bayerischen Platz. Das reichte immerhin als Auskommen. Ben mochte sie. Sie waren bescheiden, zahlten in bar und machten nicht viele Umstände. Dann war Schluss. 36 Jahre Arbeit als Schriftsteller und Arzt, das musste genügen. Die Pensionsansprüche waren gesichert. Es ist noch gar nicht so lange her, dass die Stadt Berlin ein Feld aus Ruinen, Schlamm und Trümmern war. Eine Zeit ohne Hoffnung. Es mangelte am nötigsten. An Kohle und Gas zum Heizen, von Zigaretten und Kaffee ganz zu schweigen. Auf zwei Hungerwinter folgte die zähe Zeit der Blockade. Von 12 Uhr mittags bis zum nächsten Morgen um 9 kein Strom. Nachts fand er, Ben, keinen Schlaf, denn die alliierten Transportflugzeuge flogen direkt über Schöneberg hinweg. Zwar konnte er 1948 durch die Publikation seiner statischen Gedichte schon wieder erste Erfolge verbuchen, Gottfried Benn, der große Expressionist, zurück auf der literarischen Bühne, die goldenen Zwanziger, wer wünschte sich nicht, sie mögen wieder da sein, aber er selbst fühlte sich am Ende. Es war nicht nur ein düsteres Befinden gewesen, das ihn überkam, sobald die Stadt damals im stromlosen Dunkel versank. Die Zeit selbst war müde, resigniert, erschöpft. So sehr die Menschen auch versuchten, wieder aufzubauen, was ihnen verloren gegangen war, Ben wurde das Gefühl nicht los, dass es vorbei war mit der Geschichte. Natürlich würde es noch Veränderungen geben, einzelne kleinere Epochenverschiebungen. Völlig sang- und klanglos trat das Reptil Geschichte nun mal nicht ab. Aber wirklich Neues, so glaubte er, war in Zukunft nicht mehr zu erwarten. Was blieb, waren Zyklen, war das Rechnen mit Beständen. Auf einen moralischen Fortschritt, was immer man seit der Aufklärung darunter verstanden hatte, war jedenfalls kein Verlass. Heute nun, an diesem 17. Januar 1956, zwei Monate nach dem Brief von Adorno, hat zu Bens eigener Überraschung Alfred Andersch vom Süddeutschen Rundfunk angerufen. Adorno hat das geplante Gespräch zwischen ihnen abgesagt. Aus welchen Gründen er sich entschieden hat, den Rückzieher zu machen, weiß Ben nicht, aber es ist ihm im Grunde egal. Eine Entscheidung ist gefallen und ihn selbst trifft keine Schuld. Selbst wenn es zu einem Gipfeltreffen gekommen wäre, hätte er Ben vermutlich im letzten Moment einen Schwächeanfall vorgetäuscht, um aus der Situation wieder herauszukommen. Er ist einfach zu alt, um aus seinen Zeitgenossen noch schlau zu werden. Ben drückt die Zigarette im Aschenbecher aus und kippt den letzten Schluck Schultheiß hinunter. Ohne die anderen Gestalten in der Kneipe eines Blickes zu würdigen, verlässt er die Dramburg. Er würde morgen wiederkommen. Wie jeden Tag. Dritter Teil. Walze. Olympia 1962. Die Sehnsucht nach der Antike. Martin Heidegger und Friedrich Hölderlin retten den Planeten. Schon der kleinste Funke genügt, um das Pulverfass zum Explodieren zu bringen. Im Osten die Sowjetunion. Im Westen die Vereinigten Staaten, beide bis an die Zähne bewaffnet. Nach der gescheiterten Invasion in der Schweinebucht im vorigen Jahr, bei der kubanische Exilanten mit verdeckter Unterstützung der CIA versucht haben, die Revolutionsregierung unter Fidel Castro zu stürzen, steht die Welt an der Schwelle zu einem Atomkrieg. Die Nerven liegen blank, auf Kuba oder anderswo. Es kann jederzeit losgehen. Martin Heidegger hält sich an der Reling fest. Die Ägäis schwankt. In seinem Leben ist er bisher wenig gereist, und wenn, dann nicht sehr weit. Schon gar nicht nach Griechenland. In das poetische Reich Hölderlins. Das Ursprungsland der Philosophie. Zu den Anfängen der Frage nach dem Sein. Auf seinen Lektüre-Ausflügen hat er diesen heiligen Boden freilich schon oft betreten. Jetzt hat er sich allerdings noch nicht von Bord getraut. Angesichts der atomaren Bedrohung muss die Versenkung in die griechische Inselwelt anderen vielleicht als sonderbares Hobby erscheinen, ihm Heidegger nicht. So unzeitgemäß das Denken der Griechen auch sein mag, in Wahrheit ist nichts zeitgemäßer als die Fragen, die Parmenides und Heraklit, Platon und Aristoteles an den Kosmos als lebendigen Ursprung von allem gerichtet haben. Kosmos, das bedeutet ursprünglich Zier. Nicht als auferlegte Zutat verstanden, sondern als Reichtum, den es zu bewahren gilt. Nicht der Mensch ist demnach Maß und Mitte der Schöpfung. Auch wenn er sich mit dem Finger auf dem Atomknopf heute zum Nabelpunkt macht. Es ist der Kosmos selbst, Sein leuchtend loderndes Feuer, von dem Heraklit sagt, dass es das Maßvolle und Maßlose in einen ewigen Kreislauf des Lebens einschließt. An ihn gilt es sich zu halten. Wenn nur das Rumoren der Schiffsmotoren nicht wäre. Schon seit Tagen findet Heidegger auf der MS Jugoslavia keine Ruhe. Korfu, die erste Station auf seiner Fahrt, strich grußlos an ihnen vorbei, ohne dass er, Heidegger, auf den Gedanken verfallen wäre, seinen Posten auf dem Oberdeck zu räumen. Während sich Elfriede, seine Frau, die Zeit im Liegestuhl mit Landschaftsaquarellen vertreibt, gesellt sich zuweilen Erhard Kästner zu ihm. Ein Kollege, der die gemeinsame Wallfahrt zu den Antiken gar nicht erwarten konnte. So gespannt war der Wolfenbüttler-Bibliothekar auf die Reise mit dem verehrten Meister gewesen. Aber schon nach wenigen Sätzen laufen ihre Gespräche regelmäßig ins Leere. Auch über Kästners Zeit in Griechenland während des Krieges, seinen damaligen Jubel über die Rückkehr der arischen Rasse ins Südland, versucht man lieber zu schweigen. Dann und wann taucht ein Delfin auf. Rot versinkt die Sonne im Meer. Das Schiff, mit dem sie von Venedig aus gestartet sind, nimmt nun Kurs auf Ithaka und die heiligen Stätten von Olympia. Doch auch nur der Gedanke, an Land zu gehen und die antiken Ruinen zu besichtigen, stimmt Heidegger verdrießlich. Das hier ist nicht sein Griechenland. Es sind nicht die Gestade, nach denen sich Hölderlin gesehnt hatte. Das Letzte, woran er sich erinnern kann, ist ein Schlag auf den Hinterkopf. Es ging alles so schnell. Als Friedrich Hölderlin am 2. Juli 1802 zu Hause bei seiner Mutter in Nürtingen ankommt, ist er nicht wiederzuerkennen. Abgemagert, lange Haare, zotteliger Bart, ohne Koffer und Habseligkeiten. So steht er da, noch immer benommen, kaum ansprechbar. Ein Wrack. Nach Griechenland, auf die Peloponnes wollte Hölderlin reisen. Dorthin, wohin ihn die Götter riefen. Von Jugend an hatte er in seinen Vorstellungen lieber an den Küsten Ioniens und Attikas gelebt, als in den Wüsten der deutschen Provinz. Es war sein Traum, einmal wirklich dorthin zu gelangen. Zurück in die Jugend der Menschheit, zurück in die Arme der wandellosen, stillen und schönen Natur. Kein Preis erschien ihm dafür zu hoch. Und eines Morgens im Mai 1802 hatte es ihn, Hölderlin, tatsächlich fortgerissen. Es war noch gar nicht lange her, dass er von Stuttgart aus in Bordeaux angekommen war. Erst Anfang des Jahres. Aber er musste es tun. Jetzt oder nie. Hölderlin quittierte seine Stellung als Hofmeister beim dortigen Weinhändler und Hamburger Konsul Daniel Christoph Meyer. Wenn es sein musste, dann machte er sich eben zu Fuß auf nach Griechenland. Einmal quer durch Europa, schnurstracks über die Alpen. Das ist der Plan gewesen. Und jetzt steht er da, in der Küche vor seiner Mutter, und kann sich kaum mehr erinnern, wie er hierher gekommen ist. Was muss er auch ausgerechnet nach Griechenland? Hat etwa Hölderlin es nötig gehabt, hierher zu reisen, um seinen Hyperion zu schreiben? Sind Hegel oder Nietzsche hierher gepilgert, um sich an den ewigen Quellen der Philosophie zu laben? Selbst Johann Joachim Winckelmann, der große Altertumsforscher, hat, als man ihm eine Reise in das Land der Griechen anbot, dankend abgelehnt. Er wünschte zwar durchaus, die Ruinen von Athen wenigstens einmal im Leben gesehen zu haben, lässt er verlauten, noch entscheidender aber sei für ihn, der Nachwelt ein schweres und gewichtiges Werk zu hinterlassen. Genau in diesem Sinne hatte auch er, Heidegger, in seiner 1936 erschienenen Schrift Ursprung des Kunstwerks erklärt, wie wenig man den Werken der Griechen näher komme, wenn man sie am Ort ihres Wirkens aufsuche. Die Welt, in der sich das Dichten und Denken der Antiken ereignet hatte, war schließlich zerfallen. Es gab daher keinen Grund, an die heiligen Stätten zurückzukehren, die für die Eingeweihten nur Enttäuschung bedeuten konnten. Dass Martin Heidegger sich in diesem Frühjahr 1962 entschieden hat, allen Bedenken zum Trotz nun doch auf die Reise nach Griechenland zu gehen, hat er seinem Famulus Erhard Kästner zu verdanken. Kästner ist ein glühender Verehrer seiner Philosophie. Es gibt keine Schrift Heideggers, die er nicht mehrmals gelesen und tagelang im Kopf mit sich herumgetragen hat. Neben seinem Amt als Direktor der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel, der einst große Namen wie Gottfried Wilhelm Leibniz und Gotthold Ephraim Lessing vorstanden, ist Kästner Schriftsteller. Ein ganz passabler obendrein, wie Heidegger findet. Kästner hat dafür gesorgt, dass ihm vor einigen Jahren die Ehre zuteil wurde, als Philosoph in die Westberliner Akademie der Künste aufgenommen zu werden. In der Berliner Akademie der Wissenschaften hatte man ihn nicht gewollt, und auch was diese Reise betrifft, hat sich Kästner wieder mächtig für ihn ins Zeug gelegt. Schon einmal, vor 7 Jahren, waren die beiden Griechenlandfreunde drauf und dran gewesen, eine Expedition auf die Peloponnes zu unternehmen. Kästner hatte bereits alles in die Wege geleitet, Fahrpläne und Landkarten herangeschafft, Plätze im Nachtzug gebucht und die Schiffskabinen reserviert. Doch dann trat ein, was alle immer befürchtet hatten. Heidegger machte einen Rückzieher. Seine Hemmungen waren zu groß. Zu mächtig war das Bild, das er vom Land der Griechen in der Seele hütete, zu gewaltig dementsprechend die Angst, enttäuscht zu werden von der obszönen Wirklichkeit eines touristischen Kreuzfahrtdampfers, der sich durch eine Kette griechischer Inseln hindurcharbeitet. Heideggers Frau Elfriede hatte damals in einem Brief an Kästner versucht, den Entschluss ihres Mannes unter allerlei Vorwänden zu rechtfertigen. In den 40 Jahren, die sie verheiratet seien, sei er nicht einmal ohne sie ins Ausland gereist. Und dann erst die Aufdringlichkeit des Reisebetriebs, ganz zu schweigen von der Hitze. Philemon und Baucis oder Platzangst? Wie auch immer, die Entscheidung war gefallen. Heidegger kannte die griechische Welt aus seinen Büchern. Und dabei sollte es bleiben. Und nun hat er die Reise doch angetreten, hat dem Drängen Kästners nachgegeben, sich überreden lassen. Einmal müsse man das Leuchten der olympischen Götter mit eigenen Augen gesehen haben, hat ihm Kästner in seinen Briefen immer wieder eingebläut. Heidegger ahnt bereits, dass das ganze Unternehmen ein riesiger Fehler war. Ende Mai 1802 bricht Hölderlin von Bordeaux auf. Mitte Juni ist er schon in den Schweizer Alpen. Er besucht den Bieler See. Der von ihm so sehr verehrte Jean-Jacques Rousseau hat sich hier auf der Île Saint-Pierre seinen Träumereien hingegeben. Urwüchsig und romantisch ist die Gegend, mit Felsen und Wäldern, die bis an das Wasser heranreichen. Dann und wann ein Adler, zwitschernde Singvögel, tosende Wildbäche. Sonst nichts. Es gab keinen Ort, der Rousseau glücklicher machte, der seine Sehnsucht nach Einkehr und Stille in einer Welt, die mit jedem Tag feiner, gewandter und gebildeter wurde, mehr befriedigen konnte. Rousseau glaubte nicht, dass Kunst und Wissenschaft, das, was die Leute gemeinhin Kultur nannten, zur moralischen Besserung der Gesellschaft beitrugen. Das Gegenteil war der Fall. Die natürliche Ordnung der Dinge wurde durch das Grundübel der menschlichen Zivilisiertheit bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Zum Glück gab es Orte, an denen man die ursprüngliche Verbindung zur Natur noch erfahren konnte, Orte wie den Bieler See, an denen man die Stille wie reife Heidelbeeren am Wegrand pflückte. Rousseau hätte Jahre, ja, eine ganze Ewigkeit an diesem See verbringen können, ohne einen einzigen Augenblick Langeweile zu verspüren. Oft warf er sich in einen Kahn, ruderte bis zur Mitte des Sees, dort streckte er sich der Länge nach im Boot aus, die Augen gen Himmel gerichtet, und ließ sich stundenlang vom Wasser hin und her treiben, in 1000 Träumereien versunken, die ihm 100-mal mehr Vergnügen bereiteten als alles, was er bis dahin von den sogenannten Freuden des Lebens genossen hatte. Insgesamt 6 Wochen lebte Rousseau in dem einzigen Haus auf der Insel. Retour à la nature. Zurück zur Natur. Das war sein Wahlspruch. Auch Hölderlin möchte sein Glück versuchen. Ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt. Ein Bettler hingegen, wenn die Begeisterung hin ist. und er anfängt zu grübeln. Hölderlin hat niemandem von seinen Griechenlandplänen erzählt. Keiner seiner Freunde weiß, auf welche Bahn sich sein Gestirn begeben hat. Seiner Mutter hat er das letzte Mal im Frühjahr geschrieben. Auch sie weiß nichts. Noch ahnt sie etwas. Er ist auf sich allein gestellt. Niemand kann ihm hineinreden. Eines zu sein mit allem, das ist Leben der Gottheit. Das ist der Himmel des Menschen, hat er in seinem Briefroman Hyperion geschrieben. Wäre doch gelacht, wenn er nicht bald genau dort auf dem Olymp ankommt. Der Lärm des Autobusses, der sie vom Hafen hinauf zur Altis, dem heiligen Hain von Olympia, bringen soll, ist ohrenbetäubend. Jedes Mal, wenn der Fahrer einen Gang höher schaltet, stöhnt der Bus wie unter entsetzlichen Schmerzen auf. Wenn Heidegger jemals eine Vorstellung von Olympia hatte, dem Ort, an dem sich das ganze Griechenland an heißesten Sommertagen zum friedlichen Fest der Wettkämpfe versammelte und seine höchsten Götter feierte, dann sah der Aufstieg dorthin sicher anders aus. Er hätte besser auf dem Schiff bleiben sollen, in sicherer Entfernung, bei seinen Büchern. Mit Flößen und alten Booten hat man sie heute Morgen zum Ufer übergesetzt und in den Bus verfrachtet. Jetzt reihen sich armselige Häuser an geschmacklose Touristenquartiere. Maulesel mit Kisten und Säcken beladen stehen am staubigen Straßenrand und kauen ihr kärgliches Futter. Andere trotten störrisch ihres Wegs. Schon bei der Abfahrt aus Venedig hatten Heidegger Zweifel überkommen. Zweifel, ob er nicht besser daheim in Freiburg geblieben wäre. Zweifel, ob nicht alle Bemühungen, die Vergangenheit zum Sprechen zu bringen, zum Scheitern verurteilt seien. Das gesichtslose venezianische Hotel, in das sie geraten waren, hatte obendrein denselben dekadenten Verfall ausgestrahlt wie die ganze Stadt. 100 tiefe Einsamkeiten bilden zusammen die Stadt Venedig, hatte Nietzsche einmal über die Königin der Meere geschrieben. Davon konnte nun wahrlich keine Rede mehr sein. Marode, bröckelnde Fassaden. Venedig, ehedem eine der prachtvollsten Republiken Europas, war zum Objekt der Tourismusindustrie verkommen, zum Reizbild von Schriftstellern, zum Tummelplatz internationaler Kongresse und Kunstausstellungen. Von der großen Tradition war nichts mehr zu spüren. Und trotzdem klackerten überall die Fotoapparate. Heideggers Zweifel sind seither nicht weniger geworden. Es war Leichtsinn gewesen, das Geschenk von Kästner anzunehmen. Nichts, aber auch gar nichts will zu den Schilderungen passen, die ihr, Heidegger, aus den Gesängen Homers kennt. Schon als sie das erste Mal auf Ithaka, der Heimat des Helden Odysseus, von Bord gegangen sind, wollte sich nichts in das harmonische Bild einer griechischen Landschaft fügen. Einen solchen Ort können Zeus und seine olympischen Heerscharen unmöglich bewohnt haben. Auch ihre Kabine auf der MS Jugoslavia hat sich als veritabler Schwindel erwiesen. Statt der versprochenen Aussicht aufs Meer stapeln sich vor ihrem Fenster die Rettungsboote. Vom uralten Wellengang, seinen ewigen Gesetzen, keine Spur. Undenkbar, dass Odysseus in diesen Gefilden 10 Jahre lang hin und her geirrt sein soll. Verschwunden ist er. Der Kosmos der Griechen, die ganzheitliche Betrachtung des Menschen, was heute Welt heißt, ist das unübersehbare Gewirr einer technischen Apparatur, die den Zugang zum Wesen der Dinge versperrt. Der Mensch des 20. Jahrhunderts vermag kaum noch die Frage nach dem Sein zu stellen, die am Anfang der Philosophie gestanden hat. Das Dasein weiß nichts mehr von sich und seinem Aufenthalt auf diesem Planeten. Wo sprechende Natur ist, sieht es nur mehr stumme Objekte, bloße Ressourcen. Über den gigantischen Fortschritt der letzten Jahrzehnte ist der Mensch heimatlos geworden. Und es lässt sich kaum absehen, wie er je wieder heimisch werden könnte. Die Quittung kommt jetzt. Die kürzlich erfolgte Stationierung amerikanischer Atomraketen in der Türkei ist ein Fanal. In seinem Vortrag »Die Frage nach der Technik« hat er, Heidegger, bereits in der Mitte der 50er Jahre davor gewarnt, dass die Technik dem Menschen zu entgleiten droht, je mehr er sie in seine Gewalt zu bekommen versucht. Die Bedrohung geht dabei gar nicht so sehr von der Technik selbst aus, sondern vom trügerischen Schein, der Mensch könne diese restlos unter seine Kontrolle bringen und sich damit zum einzigen Herrn über die Erde erheben. Von wegen. Das Atomzeitalter macht sich gerade bereit, die letzte Epoche in der Geschichte der Menschheit zu werden. Hölderlin ist gerne alleine unterwegs. Und eigentlich hat er auch gar keine Lust auf Gesellschaft, als er schon nah an der italienischen Grenze in einem Wirtshaus ankommt. Aber da ist es schon zu spät und ein sonderbarer Kauz hat sich zu ihm an den Tisch gesetzt. Der arme Teufel beklagt sich, dass sein Geld kaum mehr für eine Suppe reiche, lädt er den Mann auf eine Rinderkraftbrühe ein. Es stellt sich heraus, dass es ein Schneider aus Konstanz ist, der nach Genua möchte, um seinen Bruder aufzusuchen. Und wie er so erzählt, ist Hölderlin erstaunt, wo dieser Mann schon überall gewesen ist. Er kennt die Boulevards von Paris wie seine eigene Westentasche. Er hat alle Weinhäuser in Neapel besucht. Mit dem Militär ist er hierhin und dorthin gezogen und nun ist er mal wieder abgebrannt und bietet ihm offenbar seine Dienste an. Hölderlin will gerade noch abwehren, er ist gewohnt, seinen Tornister selbst zu tragen. Im nächsten Moment hat der Schneider schon seinen Sack geschultert und bereits am kommenden Morgen, als draußen die Dämmerung anbricht, sind sie gemeinsam auf dem Bergpass angelangt. Ihr Ziel ist Reichenau, jener Ort, an dem sich Vorder- und Hinterrhein treffen. Das Wetter ist schlecht, kalt und windig. Je höher man steigt, desto dichter wird der Nebel. Als sie die Rheinschlucht erreichen, kann man kaum noch die Felsabbrüche erkennen. Irgendwo hier muss der Weg sein, unter ihnen der reißende Fluss, um sie herum das große Nichts. Jeden Augenblick kann ein Unwetter losbrechen. Nebel, Sturm, Schneegestöber. Das Wetter kann in dieser Gegend von einem Moment auf den anderen umschlagen. Mit Mühe und Not gelangen sie zur Hängebrücke. Schritt für Schritt tasten sie sich voran. Zwischen sich ein Seil, um sich nicht zu verlieren. Sie schaffen es. Und je weiter sie wieder herabkommen, desto heiterer und freundlicher wird das Wetter. Von den Bergen blitzen die beschneiten Gipfel, Alpenpanorama. Es scheint, als wäre nichts gewesen. Irgendwann gelangen sie zu einer kleinen Lichtung und legen einen Stopp ein. Und da geschieht es. Ehe Hölderlin weiß, was vor sich geht, liegt er schon auf dem Boden. Niedergestreckt. Bewusstlos. Im dunklen Efeu. Am Ende einer langen Reise. Als der Reisebus nach einer gefühlten Ewigkeit zum Halten kommt, will sich bei Heidegger noch immer keine echte Freude einstellen. Vor ihnen erstreckt sich die Ausgrabungsstätte von Olympia. Trümmer, Mauern und Treppen bedecken die weitläufige Höhe. Hier die Ruinen des Tempels des Zeus, da die Überreste des Hera-Tempels. Wie zufällig hingewürfelt verteilen sich die Säulentrommeln über den Platz. Vom Tempelbezirk führt ein gewölbeartiger Gang zum Stadion, dem eigentlichen Schauplatz der Spiele. Alle 4 Jahre trafen sich hier einst die besten Athleten des Landes, um an 5 aufeinanderfolgenden Tagen ihre Wettkämpfe und Wagenspiele auszutragen. Vor der Bildsäule des Zeus leisteten sie einen Eid darauf, dass sie sich keine Unredlichkeit und keinen Frevel zu Schulden kommen lassen wollten. Es sollte fair zugehen. Da waren die Laufwettbewerbe, dann der Fünfkampf, die Ring- und Faustkämpfe und die Pferderennen. Ein Sieg stellte die höchste Gunst dar, die Zeus einem Menschen in seinem Leben gewähren konnte. Mit nichts als einem aus Ölzweigen geflochtenen Kranz aus dem heiligen Hain von Olympia wurden die Sieger geehrt. So feierlich aufgeladen war das Ganze, dass selbst der Spott des griechischen Komödiendichters Aristophanes, Zeus sei ein Geizhals und habe den Siegern der ihm zu Ehren veranstalteten Spiele nichts Besseres zu bieten als Gestrüpp, nicht verfing. Vor und nach den Hellenen gab es jedenfalls kein Volk, dem die freie und volle Entwicklung der menschlichen Kräfte, der körperlichen wie auch der geistigen Anlagen derart wichtig war. Wichtiger war als aller Besitz der Welt. Von all dem ist nichts zu spüren, als die Reisegruppe das Stadion beschreitet. Die Menge der Besucher, die seit den frühen Morgenstunden merklich angestiegen ist, stört nicht dadurch, dass sie die Wege und Plätze versperrt. Sie droht vielmehr durch ihr ständiges Kommen und Gehen, in das man selbst einbezogen wird, das soeben Erfahrene zu einer banalen Angelegenheit herabzusetzen. Vor den Kameras der Touristen ist alles nur Ding. Schwer zu glauben, dass in dieser Wüstenlandschaft der Festort des Griechentums gewesen sein soll, dass von hier aus die Zeitrechnung der Olympiade gestiftet wurde, die auch für die anderen griechischen Wettkampfstätten in Delphi, Korinth und Nemea galt, dass auf diesem Sandplatz Menschen zu Helden ausgerufen wurden. Es waren deutsche Ausgrabungen, die Olympia 1875 wieder ans Tageslicht brachten, die Wiederentdeckung gleich einer Sensation. Die sumpfige Landschaft am Fuße des Kronos-Hügels, in der das griechische Heiligtum verschüttet lag, war so gut wie unberührt. Alles war versteckt und aufbewahrt unter einer mächtigen Schlammdecke, die der Fluss Alpheios, wenn er über die Ufer trat, jahrhundertelang über den Boden der Altis gewälzt hatte. So notwendig und höchst verdienstvoll die Ausgrabungen aber sein mochten, auch Heidegger hegte daran keinen Zweifel. Keine archäologischen Beschreibungen, keine historischen Erklärungen können das dereinst Gebaute, das Gedachte und Geweihte wieder zum Leben erwecken. Das alte Band zwischen den Göttern und Menschen ist schon vor vielen Jahrhunderten zerrissen. Auch Hölderlin, so erzählt man sich, habe einmal versucht, auf die Peloponnes zu gelangen. Weiter als bis in die Schweizer Alpen sei der Dichter allerdings nicht gekommen. Von einem Landstreicher sei er auf Höhe der Rheinschlucht beinahe erschlagen und all seiner Habseligkeiten beraubt worden. Der Überfall habe sich angeblich am 22. Juni 1802 ereignet, also genau an jenem Tag, an dem in Frankfurt Hölderlins große Liebe, die Bankiersgattin Suzette Gontard, an den Röteln starb. Als Diotima hat Hölderlin ihr in seinem Hyperion ein literarisches Denkmal gesetzt. Niemand weiß, ob die Geschichte stimmt. Auch ob Hölderlin auf seinem Marsch über die Berge noch einem anderen Südreisenden begegnet ist, dem Dichter Johann Gottfried Säume, der erst im Dezember 1801 vom sächsischen Grimma aus ins sizilianische Syrakus aufgebrochen war, ebenfalls zu Fuß und sich zu eben jener Zeit an demselben Ort auf seiner Rückreise befand, ebenfalls von einem Wanderer begleitet, der sich als Schneider aus Konstanz ausgegeben haben soll. Nicht unwahrscheinlich, dass es sich um denselben Schurken handelte, der Hölderlin eins über den Schädel gegeben hatte. Erst als die Reisegruppe am Mittag schließlich in der Nähe der Altis im hohen Gras unter einem alten Baum lagert, kommt Heidegger ein wenig zur Ruhe. Von der Schiffscrew haben sie eine Lunchbox mitbekommen, belegte Sandwiches, aber niemand hat Hunger. Wegdösen, Schmetterlinge, die Stille vernehmlich machen. Eine vage Ahnung der Stunde des Pan. Mykene, Knossos, Delphi. Für einen Moment lässt sich vergessen, wie viele Stationen auf ihrer Reise noch vor ihnen liegen. Weimar 1970. Wettlauf zum Mars. Johann Wolfgang von Goethe muss repariert werden. Von alledem darf nie jemand erfahren. Äußerste Vorsicht ist geboten. Schon bei der Ausbettung des Sarges haben Unbekannte an der Tür gerüttelt. Die provisorische Drahtverriegelung hat aber zum Glück gehalten. Die Restauratoren haben sich im Schutz der Dunkelheit auf den Weg zum historischen Friedhof begeben. Jegliches Aufsehen beim Betreten und Wiederverlassen der Fürstengruft ist unbedingt zu vermeiden. Schließlich ist der Tote, den man schon kurz darauf auf einem Handkarren hinter sich herzieht, nicht irgendwer. Und schließlich soll niemand von drüben auf die Idee verfallen, man wolle sich hier eine Trophäe für den Sozialismus zurechtbasteln. Es gilt schlicht, vom Alten zu retten, was zu retten ist. Der Zustand des Leichnams ist besorgniserregend. Bereits 7 Jahre zuvor hatte man den Sarg heimlich geöffnet und war zu einem einhelligen Urteil gelangt. Zu luftig, zu feucht. Die innere Bleiauskleidung hatte durch einen gewaltsamen Eingriff in der Vergangenheit Schaden erlitten. Seitdem war Sauerstoff in den Sarg eingedrungen und hatte den Mumifizierungsprozess unterbrochen. Nur die Totenruhe weiter stören wollte man damals nicht. Ein Fehler, wie sich nun herausstellt. Entweder man konserviert den Leichnam jetzt oder man läuft Gefahr, dass in 10, 20 Jahren die Reste vollends vermodert und zerfallen sein würden. Hilfe! Goethes Leiche fängt an zu schimmeln. Weit haben es die Sargträger nicht. Nur die Allee hinunter, über die Straße und durch den Poseckschen Garten. Sie bringen ihn in die Restaurationswerkstatt des Museums für Ur- und Frühgeschichte. Dort wollen die Präparatoren das Skelett von allen weichen Geweberesten befreien und nur die kahlen Gebeine sollen übrig bleiben. Angst vor einer Entweihung des Klassikers hat man nicht. Die Mazeration, auch Auslagen genannt, ist ein übliches Verfahren in der Anatomie. Mit den sterblichen Überresten von Schiller ist man 1959 zum 250. Todestag des Jubilars auf dieselbe Weise verfahren, auch damals natürlich geheim. Und auch jetzt ist es wichtig, die Sache unter Verschluss zu halten. Schon aus Gründen der Diplomatie. Zwar hat sich das Verhältnis zwischen Ost und West merklich entspannt, seit der Chef der westdeutschen Regierung Willy Brandt von Willy Stoff, dem Vorsitzenden des Ministerrates der DDR, am 19. März 1970 in Erfurt zum ersten deutsch-deutschen Gipfeltreffen begrüßt worden ist. Aber wer Hand an nationale Heiligtümer legt, muss darauf gefasst sein, einen Sturm der Empörung zu riskieren. Entspannungspolitik hin oder her. Man hat freilich keine Wahl. Es ist höchste Zeit zu handeln. Auch der Lorbeerkranz, der noch immer auf Goethes Kopf sitzt, soll bei der Gelegenheit repariert werden. Im Haus am Frauenplan herrscht Streit. Während Schwiegertochter Ottilie um den Wunsch der Weimarer weiß, sich von ihrem Dichterfürsten persönlich zu verabschieden, ist der Kanzler Friedrich von Müller als offizieller Testamentsvollstrecker strikt dagegen. Goethes Tod hat schon für genug Aufsehen gesorgt. Es soll nicht noch mehr Trubel geben. Den Leichnam vor aller Augen en parade auszustellen, kommt daher nicht in Frage. Seit Goethe das Zeitliche mit dem Ewigen getauscht hat, stehen die Räder am Weimarer Hof still. Der Staat ist ohne Minister, der Hof ohne Spielmeister, das Theater ohne Direktor, das Land ohne seinen großen Sohn. Weimar. Das war er. Und weil es mit ihm, Goethe, jetzt vorbei ist, muss es wohl oder übel auch mit Weimar vorbei sein. Das letzte Band zwischen einer schönen Vergangenheit und den Tagen der Gegenwart ist zerrissen. Weimar, der Musenhof, wird zurück in das Nichts fallen, aus dem es Goethe einst zu den höchsten Höhen des Geistes emporgehoben hat. Was zu erwarten, was zu befürchten war, musste einmal geschehen. Nun hat die Stunde geschlagen, und es liegt an den Verbliebenen, das Erbe zu sichern. Das Gedenken an ihn, den großen Dichter. Schon bald werden sich von allen Seiten Verleger melden, um Kapital aus dem geistigen Schatz zu schlagen, den es erst noch zu heben gilt. Allein der zweite Teil des Faust ist ein Vermögen wert. Zwar gibt es einen bestehenden Vertrag mit Kotter, aber auch diese Bedingungen sind verhandelbar. Jeder Schritt will wohl überlegt sein. Und darum gilt, bloß nichts anrühren. Alles steht unter Kanzler von Müllers strengster Aufsicht. Zur Not muss man auch Ottilie und die beiden Kinder, die Enkel Walter und Alma, ausquartieren und die Räume verriegeln. Gut möglich, dass hier schon bald ein Goethe-Museum eingerichtet wird. Das Wohnhaus am Frauenplan soll im Großen und Ganzen unangetastet bleiben, damit auch zukünftige Geschlechter die Chance erhalten, einen Schimmer von diesem Jupiter zu erhaschen, der das Universum nach allen Seiten hin abgeschritten ist, während andere nur im Staube wühlten. So schmerzlich der Verlust auch in diesen Tagen ist, es gibt keinen Grund zur Trauer. Dankbar muss man vielmehr staunen über den Reichtum, den Goethe der Welt hinterlassen hat. Und schon deshalb will Kanzler von Müller die ungestüme Menge nicht in die heiligen Hallen vorlassen. Bahrt man den Toten auf, müsste der untere Hausflur hergerichtet und Polizei zur Aufsicht bestellt werden. Eine Bestattung im engsten Familienkreis, früh am Morgen soll es sein. Alles andere gäbe nur ein unwürdiges Schauspiel ab. Man vermutet, dass die Kantenbeschläge in den letzten Kriegstagen beschädigt wurden, als die Särge von Goethe und Schiller um ein Haar in die Luft gesprengt worden wären. Zumindest stellt sich bei der Mazeration des Leichnams heraus, dass insgesamt 5 Hand- und Fußknöchelchen fehlen. Und es kann eigentlich nur in den Wirren jener Tage geschehen sein, dass sie jemand unbemerkt entwendet hat. Es ist eine unfassbare Geschichte, die man sich erzählt. Aus Furcht vor der Zerstörung durch alliierte Bomben waren die beiden Särge von Goethe und Schiller auf Anordnung des Thüringer Gauleiters Fritz Saukel, des Weimarer Polizeipräsidenten sowie mit Zustimmung der Schatullverwaltung der großherzoglichen Familien im Dezember 1944 nach Jena verfrachtet worden. Dort in einem Sanitätsbunker sollten sie sicher sein. Für den Fall, dass die amerikanischen Truppen weiter nach Thüringen vorrückten, war der Befehl aus Weimar dennoch eindeutig. Die Nationalheiligtümer sollten unter keinen Umständen in die Hände des Feindes fallen. Lieber wollte man selbst nachhelfen und die Sarkophage in die Luft jagen, als sie dem Gegner als Trophäe zu überlassen. Dass am Ende nichts dergleichen geschah, hatte man einem Arzt aus Jena, einem Dr. Werner Knie, zu verdanken, der sich der Order widersetzte, die beiden Dichtersärge mit Hilfe seiner Adjutanten in einen abgelegenen Raum hiefte und dort unter Medikamenten, Verbandsmaterial und allerlei anderem Tüll verbarg. So jedenfalls fanden sie die Amerikaner vor, als sie im April 1945 in Jena einrückten, gut versteckt unter Kisten und Säcken, oben auf Goethe, unten Schiller. Die großen goldenen Lettern, die auf dem oberen Sarg prangten, konnte man zuerst nicht lesen, weil die Inschrift zur Wand hinlag. Irgendwann in dieser Zeit, in der Goethe und Schiller zurück an ihren angestammten Platz nach Weimar gebracht wurden, muss der Sarg Goethes geöffnet worden sein. Anders können sich die Präparatoren das Fehlen der Knöchelchen nicht erklären. Schon den ganzen Vormittag über, von 8 bis 13 Uhr, sind Menschen in das Haus am Frauenplan geströmt. Hinten zur Gartenpforte herein, durch das Büstenzimmer, die Haupttreppe in die Vorhalle hinab und schließlich durch die Haupttür am Frauenplan wieder hinaus. Am Eingang wie am Ausgang warten Wachen, die Logistik ist bis ins kleinste Detail durchdacht. Ottilie hat sich gegen den Kanzler von Müller durchgesetzt. Auch Wieland, auch Karl August den Herzog, hatte man seinerzeit aufgebahrt. Die Welt hatte ein Recht darauf, sich gebührend von ihrem Goethe zu verabschieden. Da liegt sie also, die sterbliche Hülle, auf dem Paradebett. Nicht im geringsten entstellt. Auf dem Kopf sitzt ein Lorbeerkranz, um den Verstorbenen her auf Kissen, Orden, Ehrendiplome, der goldene Kranz, den ihm seine Geburtsstadt Frankfurt zum 70. Geburtstag verliehen hat, oberhalb des Bettes ein heller Marmoraltar, Insignien seines Dichterlebens. Es ist kaum zu glauben, dass hier ein Verschiedener ruht. Scheint es doch, als ob er sich jeden Augenblick wieder aufrichten könnte. Jetzt ist sie endgültig da, die große Leere. Auch Kanzler von Müller will immer noch nicht wahrhaben, was geschehen ist. Wer könnte sich überhaupt daran gewöhnen, Goethe nicht tätig, produktiv und in tausenderlei Arbeiten verstrickt zu sehen? Die Brust wirkt nach wie vor mächtig und breit. Hinter der Stirn scheinen noch einige Gedanken zu funkeln. Ein vollkommener Mensch liegt da. Das letzte sichtbare Erkennungszeichen einer Epoche, die so bald nicht wiederkehrt. Wie ein böser Traum erscheint dem Kanzler in diesem Moment die Menge, die sich nun schon seit Stunden ihren Weg am Aufgebahrten vorbeibahnt. Als sich der Trauerzug schließlich mit dem luftdicht verschlossenen Sarg um 17 Uhr zur Fürstengruft in Bewegung setzt, läuten überall in Weimar die Glocken. Über alles haben die Restauratoren genauestens Protokoll geführt. Den Zeitpunkt der Sargöffnung, die Vermessung des Leichnams, Die konservatorischen Maßnahmen, mit denen man die weichen Gewebereste von den Knochen entfernte, den ledierten Lorbeerkranz künstlich verstärkte und das gereinigte Skelett schließlich wieder zurück in den Sarg legte. Mehrere Dutzend Fotografien sind während der Arbeit entstanden. Ein Bild zeigt den Leichnam Goethes unmittelbar vor der Mazeration. Schon deshalb dürfen die Akten niemals das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Es gibt schließlich die berühmten Gemälde Goethe in der Campagna von Johann Heinrich Tischbein, Goethe als Dichter und Künstler vor dem Vesuv von Heinrich Christoph Kolbe, es gibt die Büsten von Christian Daniel Rauch oder Friedrich Tieck, es gibt die Silhouetten mit Zopf und ohne Zopf, mit und ohne steifen Rücken und es gibt die Zeichnung von Friedrich Preller, die er von Goethe auf dem Totenbett angefertigt hat. In all diesen Abbildern ist Goethe verewigt als Dichter, Naturforscher, Staatsminister und Weltbürger. Wenn es in diesen Zeiten noch eine auratische Erscheinung gibt, dann ihn. Einer wie er kann einfach nicht schimmeln, darf es nicht. In diesem Sinne hat schon die Totenrede, die der Oberhofprediger Johann Friedrich Röhr damals in der Kapelle der Fürstengruft zur Beerdigung des Dichterfürsten hielt, unter den Trauergästen für Empörung gesorgt. Die Art und Weise, wie Pastor Röhr über die irdische Vergänglichkeit und das körperliche Gebrechen sprach, mit denen auch der unsterbliche Goethe seinen Anteil an der Natur bezahlte, ging vielen seiner Anhänger gegen den Strich. Es durfte nicht den allerkleinsten Makel geben, wenn im allzu flüchtigen der irdischen Dinge überhaupt noch etwas Bestand haben sollte. Und es musste doch etwas geben, an das man sich im reißenden Strom der Zeit klammern konnte. In den 138 Jahren, die seither vergangen sind, ist aus einem deutschen Flickenteppich ein geeintes deutsches Reich und zuletzt ein geteiltes Deutschland geworden. Zwischen Deutschland und Frankreich gab es wieder Krieg und im Zarenreich eine Revolution und der Ururenkel des Großherzogs Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach, Wilhelm Ernst, die Reitpeitsche, floh bei Nacht und Nebel aus Weimar, als Arbeiter- und Soldatenräte im ganzen Land das Ruder übernahmen und Deutschland für wenige Jahre eine Republik wurde. Hitler unterwarf Europa. Am Wannsee beschloss man, die europäischen Juden zu vernichten. Preußen wurde zerschlagen. Zwei amerikanische Atombomben detonierten in den japanischen Städten Hiroshima und Nagasaki. Und nicht mehr lange, und die Menschen werden zum Mars fliegen und zurück. Der ewige Frieden, den Kant der weltbürgerlichen Weisheit in Aussicht gestellt hat, lässt aber noch immer auf sich warten. Und unterdessen raucht man Marlboro oder Juwel. Um 16.15 Uhr, so steht es später im Abschlussbericht, den die Restauratoren dem Direktor der Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur in Weimar als Akte übersenden, um 16.15 Uhr also hat am 20. November 1970 die Wiedereinbettung der sterblichen Überreste Johann Wolfgang von Goethes begonnen. Um 21.30 Uhr lassen die Restauratoren die Tür zur Fürstengruft hinter sich ins Schloss fallen und gehen auseinander, als wäre nichts gewesen. Intermezzo 1986. Eine Wolke zieht nach Westen. Es kommt nicht oft vor, dass Cliff Robinson so früh unterwegs ist. Aber er hat heute schlecht geschlafen und ist dann viel zu zeitig aufgestanden. Vielleicht braucht er doch einmal Urlaub, eine kleine Auszeit, Wald, Blockhütte, Einsamkeit. Mechanisch hat er die Zahnbürste kreisen lassen und dabei Grimassen im Spiegel geschnitten. Dann ist er in seinen Volvo gestiegen und ins Kernkraftwerk Forsmark gefahren. Um in den Sicherheitsbereich zu seinem Arbeitsplatz zu gelangen, muss Robinson einen Strahlungsdetektor passieren. Reine Routine. Am Morgen dieses 28. April 1986 ist er tatsächlich der erste Mitarbeiter. Und zumindest in diesem Moment, als er den Pförtner mit einem Nicken begrüßt, ist er irgendwie einverstanden mit seinem holprigen Start in die Woche. Robinson hat gerade erst sein Studium abgeschlossen, Kernphysik, und ist mit seinen 29 Jahren im Vergleich zu anderen Kollegen noch jung. Forsmark ist eine Chance, und er hat sie ergriffen. Weil ihn Atomenergie fasziniert. Man kann sie nicht sehen, nicht greifen, nicht fühlen. Radioaktivität ist unsichtbar, lautlos und ohne Geschmack. Und dennoch hat sie ein solches Potenzial, eine solche Kraft. Mehr als alle anderen Energiequellen auf diesem Planeten zusammen. Doch dann geschieht etwas, das sich niemand erklären kann. Als Cliff Robinson kurz vor 7 Uhr die Schleuse passiert, schlägt der Detektor auf einmal Alarm. Das kann nur ein Fehler sein. Ganz sicher. Etwas muss mit dem Detektor nicht stimmen. Ehe Robinson ist ja noch gar nicht in der Anlage. Normalerweise geht der Alarm nie los, nicht einmal, wenn er aus der Sicherheitszone rauskommt. Vielleicht ist die Alarmschwelle falsch kalibriert. Robinson versucht es noch einmal. Wieder ertönt der Alarm. Schließlich bittet ihn der Pförtner, es noch ein letztes Mal zu probieren. Und siehe da, diesmal kein Alarm, keine Sirene. Also muss der Detektor doch defekt sein. Robinson macht sich an die Arbeit. Als später die anderen Mitarbeiter eintreffen und der Detektor auch bei ihnen anschlägt, wird man doch etwas unruhig in Forsmark. Man muss der Sache jedenfalls schnellstens auf den Grund gehen, bevor die Nachricht womöglich nach außen dringt und sich Panik unter der schwedischen Bevölkerung ausbreitet. Und wohlmöglich nicht nur dort. Denn eine atomare Havarie, so viel ist klar, würde nicht Halt machen vor Zäunen oder Ländergrenzen. Sie ließe sich überhaupt nicht stoppen. Würde Luft, Wasser, Tiere, Menschen kontaminieren. Die radioaktive Strahlung, die dabei freigesetzt würde, hielte sich 50, 100, 200 Jahre. Eine halbe Ewigkeit. Kein Leben. Nirgends. Cliff Robinson führt den ganzen Tag über Messungen durch und überprüft die Anlagen. Man kann schließlich nicht vorsichtig und gründlich genug sein. Leckende Brennstäbe haben im zurückliegenden Winter bereits mehrmals zur Freisetzung kleinerer Mengen radioaktiver Strahlung geführt, obgleich der Reaktor in Forsmark erst 6 Jahre alt ist. In der gesamten Sicherheitszone kann Robinson allerdings nicht den kleinsten Anhaltspunkt dafür finden, woher die seit dem Morgen erhöhten Messwerte stammen könnten. Erst als im Laufe des Tages auch aus anderen Kernkraftwerken in Schweden erhöhte Strahlenwerte gemeldet werden, verdichtet sich eine Theorie, die Robinson schon am Morgen gehabt hat. Was, wenn die Strahlung gar nicht aus Schweden, sondern aus dem Ausland kommt? Von drüben, jenseits des eisernen Vorhangs. Der Wind weht heute aus Südosten. Die Theorie ist nicht unplausibel, denn inzwischen haben auch Stellen aus Finnland und Dänemark radioaktive Kontaminationen bestätigt. Sollte die Sowjetunion eine Atombombe gezündet haben? Oder hat sich dort womöglich in einem Kernkraftwerk ein Unglück ereignet, eine Art Super-GAU, und nun treten große Mengen Radioaktivität aus, die sich als unsichtbare Wolke auf die Reise machen, hierher zu ihnen nach Europa? Die Abendnachrichten bringen schließlich Gewissheit. Es habe eine Havarie im Kernkraftwerk Tschernobyl, etwa 100 Kilometer nördlich von Kiew, gegeben, heißt es in den Meldungen. Gerade mal 4 Zeilen hat die sowjetische Nachrichtenagentur TASS über ihre Ticker laufen lassen. Aber Cliff Robinson weiß, es kann nur die Hölle auf Erden sein. Allein die Explosion muss gewaltig gewesen sein. Der ganze Himmel voller Flammen. Und dann der Ruß. Alles brannte. Entfesselt von der Wucht der Entladung und der Hitze aus dem zerborstenen Kern, muss die Wolke hoch in die Nacht aufgestiegen sein, bis zu einer Höhe von 1500 Metern, wo sie dann vom Wind erfasst wurde, der wohl aus Süd-Südost kam und in nordwestlicher Richtung über die UdSSR auf die Ostsee zutrieb. Keiner weiß, wie viele Stunden seit dem Unglück ins Land gegangen sind, ohne dass etwas zum Schutz der Bevölkerung unternommen wurde. Sind Menschen bei dem Unglück ums Leben gekommen? Nicht einmal dazu gibt es Informationen. Stattdessen hat man offenbar auch in der sowjetischen Presse bisher versucht, die Havarie in Reaktorblock 4 zu verheimlichen. Sieht so also die neue Offenheit und Transparenz aus, die Michail Gorbatschow, der Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei, seitens der Staatsführung gegenüber der Bevölkerung in seinen Reformen anstrebt? Seit die Erde existiert, haben sich immer wieder verheerende Naturkatastrophen ereignet. Überschwemmungen, Erdbeben, Vulkanausbrüche. Und natürlich hat es Hiroshima und Nagasaki gegeben, das kriegerische Atom. Aber dies hier, das friedliche Atom, ist anders. Dies hier läutet eine Epoche ein, in der schon ein einziger Unfall, ein einziger Fehler dazu führen kann, dass es bald gar kein Leben, gar keine Erde mehr gibt. Es bedarf gar keines Atomkriegs zwischen Supermächten, um die Welt in eine Wüste zu verwandeln. Ab heute regiert nicht mehr die Vernunft. Es herrscht allein das Risiko, dass alles außer Kontrolle gerät. Die Geschichte ist von einem auf den anderen Tag aus dem Gleis gesprungen. Tschernobyl übersteigt nicht nur das Wissen, sondern auch die Einbildungskraft. Und tatsächlich wird man bereits wenige Tage später erhöhte Strahlenwerte in Japan, China, Indien, in den USA und in Kanada messen. Die Wolke breitet sich über den Globus aus. Äcker, Wälder, Grundwasser. Nichts ist noch sicher. Als Cliff Robinson an diesem Abend wieder in seinen Volvo steigt, ist es bereits dunkel geworden. Das Leben, das er bis gestern geführt hat, scheint in unendliche Ferne entrückt zu sein. Und es gibt keine Möglichkeit mehr, umzukehren. Ost-Berlin 1991, der Traum vom Jahre Null. Christa Wolf und Jürgen Habermas ringen mit dem Ende der Geschichte. Jürgen Habermas ist besorgt um die Literatur, die Philosophie, die Kunst, das kulturelle Erbe, das Land, Westdeutschland. Gerade kommt er zurück von einer Reise nach Berlin, wo er auf Einladung der Schriftstellerin Christa Wolf bei einem Gesprächskreis in der Akademie der Künste Ost war. Dabei wurde über die Rolle der Intellektuellen nach und vor der deutschen Teilung gestritten. Er, Habermas, war neugierig auf den Abend gewesen, auch wenn er selbst nichts beitragen wollte, nur zuhören oder von der Seitenlinie aus beobachten. Es ging hoch her. Der Einladung in den Clubraum der Akademie der Künste am Robert-Koch-Platz war an diesem 21. November 1991 eine illustre Riege von Ostintellektuellen gefolgt, Bürgerrechtler wie Friedrich Schorlemer oder Hans-Jürgen Fischbeck, Wolfgang Thierse, seit letztem Jahr Mitglied des ersten Gesamtdeutschen Bundestages in Bonn, oder die Schauspielerin Jutta Wachowiak. Auch die Westseite war prominent vertreten. Aus München war der Philosoph Dieter Henrich angereist, aus Frankfurt am Main der Literaturkritiker Lothar Bayer, während der Publizist Peter Bender es aus West-Berlin nicht ganz so weit hatte. Alle waren sie gekommen, um einen Vortrag von dem Mediziner Jens Reich zu hören, einem Bürgerrechtler der ersten Stunde. Und vermutlich wäre der Abend im Großen und Ganzen ruhig verlaufen, hätte Reich nicht plötzlich und völlig unerwartet seine Rede auf jenes Reizwort gebracht, an dem sich die westdeutschen Geister entzünden mussten. Reich sprach von der Zeit der friedlichen Revolution 1989 als einer ostdeutschen Stunde Null. Er verwendete den Begriff nicht anders, als es die Westdeutschen 1945 nach der bedingungslosen Kapitulation getan hatten, um ein für alle Mal einen Schlussstrich unter die Vergangenheit zu ziehen. Und auch heute, mehr als 40 Jahre später, sollte wieder gelten, nur wer die Uhren zurück auf Null stellt, weil er den dicken Rucksack losgeworden ist, nur wer einmal Tabula rasa macht, kann befreit aufspielen. Jürgen Habermas, dem führenden Philosophen der alten Bundesrepublik und ehemaligen Schüler Theodor W. Adornos, geht das entschieden zu weit. Die Aufbruchstimmung seiner Kollegen aus dem Osten kann er zwar verstehen, ihn beschleichen allerdings Zweifel. Zweifel, ob die Rede von einem gänzlich unbefangenen, leichtfüßigen Neubeginn überhaupt zulässig ist. Das alte Gepäck verschwindet schließlich nicht aus der Welt, nur weil man glaubt, es ablegen zu können. Zweifel auch, ob der Schulterschluss zwischen Ost und West nicht auf eine fatale Gleichrangigkeit zwischen beiden Traditionslinien hinausläuft. Und im Übrigen hat sich die internationale Diskussion um das Ende des Kalten Krieges längst in eine andere Richtung bewegt. In den Vereinigten Staaten lehrt der Politologe Francis Fukuyama gerade, dass der Sieg der liberalen Demokratien des Westens über das kommunistische Regime im Osten das Ende der Geschichte eingeläutet habe. Fukuyama zufolge bestätigt der Fall der Berliner Mauer just das, was der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel schon 200 Jahre zuvor vom Katheder der Berliner Universität herab gepredigt hat, dass die Weltgeschichte nichts anderes als Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit sei, ein Triumphzug, den wir in seiner Notwendigkeit zu erkennen haben. Für Fukuyama beginnt 1989 keine neue Geschichte. Die Geschichte endet vielmehr. Und zwar unter Beifall. Was sollte jetzt, nach einem Jahrhundert der Kriege, nach einem Exzess der Gewalt, der mit einem Sieg des Liberalismus über Faschismus und Kommunismus geendet hat, noch kommen? Es geht aber noch um einen anderen Punkt, der an jenem Abend in der Akademie Habermas Einspruch provoziert hat. Er hält die These von Reich nicht nur für falsch, sondern auch für gefährlich. Gefährlich deshalb, weil die Rede von einem Jahre Null den Anschein erweckt, man könne in Deutschland jetzt wieder in den Jargon des Nationalismus zurückfallen, den man im Westen nach 1945 so mühsam erst losgeworden ist. Dabei ist doch gerade er, Habermas, es gewesen, der mit seiner Diskursethik versucht hat, das aufklärerische Denken aus den Trümmern des Dritten Reiches zu bergen. Mit der Schrift Strukturwandel der Öffentlichkeit fing es 1962 an. Und auch nach der 1981 erschienenen Theorie des kommunikativen Handelns ist für ihn noch nicht alles gesagt. Habermas Theorie zeigt, dass wir nur dann ernsthaft argumentieren, ja miteinander streiten können, wenn wir zugleich unterstellen, das Gespräch, das wir führen, werde vom zwanglosen Zwang des besseren Argumentes regiert. Für einen Partikularismus, für jede Form des Nationalismus, ist in einer solchen universalistischen Ethik kein Platz. Ohne den herrschaftsfreien Diskurs, wie Habermas diese informelle Verabredung unter den Diskursteilnehmern nennt, ist im Übrigen auch eine Demokratie nicht denkbar. Auch deshalb kann man jetzt unmöglich wieder auf Los zurückgehen. Die Intellektuellen im Osten des Landes mögen zu Recht das Gefühl haben, durch die Veränderungen der vergangenen beiden Jahre in eine Ausnahmesituation verwickelt worden zu sein, aber das Wort von der Stunde Null hat etwas Irreführendes, Unkontrollierbares. Es klingt, als müsse man wieder durch deutsches Sumpfgebiet hindurchwarten. An jenem Abend in der Akademie sind diese und andere Fragen freilich nur angeklungen. Fragen von Herkunft und Prägung einer historisch gewachsenen Mentalität. Dieter Henrich, Habermas Professorenkollege und Freund aus München, hegt ganz andere Bedenken als er. Henrich sieht auch den Westen in die Bredouille geraten. Die westliche Anlehnung an die Vereinigten Staaten, die sehr viel Produktives gehabt habe, sei doch im Grunde ebenfalls erzwungen gewesen, weil sie nur im Zusammenhang mit der gleichzeitigen Abwehr des Ostens zustande gekommen sei. Für Henrich hat es somit intellektuelle Befangenheiten diesseits und jenseits des ehemaligen Eisernen Vorhangs gegeben. Befangenheiten, die nun unweigerlich nachwirken. Zurück am Starnberger See beschließt Habermas, an Christa Wolff zu schreiben. Es ist keineswegs das erste Mal, dass sie einander begegnet sind. Bereits im Sommer des Jahres, am 16. Juni, war Wolff nach Frankfurt am Main gereist, um an einer Sitzung des Kuratoriums für einen demokratisch verfassten Bund deutscher Länder in der Paulskirche teilzunehmen. Das Kuratorium setzte sich aus Frauen und Männern aus Politik und Wissenschaft, den Künsten und der Publizistik zusammen. Man strickte an einem Verfassungsentwurf, der auf der Basis des Grundgesetzes auch Elemente des im Frühjahr 1990 ausgearbeiteten, im Einigungsprozess aber komplett unterschlagenen Verfassungsentwurfs des Runden Tischs enthalten sollte. Auch er, Habermas, war bei der Sitzung in Frankfurt zugegen, als Gast. In einem Beitrag für die Zeit hatte er sich schon im Frühjahr 1990 für den Vorschlag des Runden Tisches eingesetzt und sich gegen den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik nach dem in § 23 des Grundgesetzes festgelegten Verfahren ausgesprochen. In der Paulskirche, dem historischen Ort aller vergeblichen Demokratisierungsversuche, lernten er und Wolff sich schließlich kennen. Man war sich sympathisch. Nach der Wiedervereinigung des Landes steht nun vermutlich bald auch die Vereinigung zweier Berliner Akademien auf der Tagesordnung. Und es ist keineswegs zu erwarten, dass darüber Einigkeit herrschen wird. Gerade von westdeutscher Seite sind die Bedenken mitunter jetzt schon gewaltig. Eine Fusion beider Häuser, der Akademie der Künste West und ihres Pendants aus dem Osten, so ist von Kollegen zu hören, käme einem Verrat am Geist der Aufklärung gleich. Einer Verkrümmung der Seele. Und auch für ihn, Habermas, darf es kein Zurück hinter den aufrechten Gang der Vernunft geben. Am 11. November 1991, 10 Tage bevor das Treffen in der Akademie der Künste Ost stattfindet, verabschiedet das sogenannte 20er-Gremium ein 9-Punkte-Programm, in dem man sich ebenso offen wie offensiv zur Vereinigung mit der Akademie der Künste West zu einer Vereinigten Akademie der Künste Berlin-Brandenburg bekennt. Dem 20er-Gremium gehören neben Heiner Müller als Präsidenten der Akademie langjährige Mitglieder wie Christoph Hein, Stefan Hermlin, Volker Braun und Christa Wolf an. Das Positionspapier geht auf Sebastian Kleinschmidt zurück, der über viele Jahre als Mitarbeiter am Zentralinstitut für Literaturgeschichte der Akademie der Wissenschaften der DDR gearbeitet und eben erst sein Amt als Chefredakteur der auch im Westen des Landes hoch angesehenen Literaturzeitschrift Sinn und Form übernommen hat. Man legt die Karten offen. Zeiten des Wandels sind Zeiten kultureller Intensität, sind Zeiten der Prüfung und Selbstprüfung, des Lernens und neuer Ideen, heißt es gleich im ersten Punkt des Positionspapiers, mit dem die Vertreter aus dem Osten ihre Kollegen aus dem Westen von der Idee einer gesamtdeutschen Kunstakademie überzeugen wollen. Es seien günstige Zeiten für die Kunst und das Denken, weil alles auf den Prüfstand komme. So wie das Haus am Robert-Koch-Platz geprägt sei von der Ostorientierung seines inzwischen nicht mehr existierenden Staates, lebe das andere am Hanseatenweg von der Westanbindung seiner inzwischen auch nicht mehr so jungen Republik, setzt der zweite Punkt die Überlegungen fort. Sowjetische Literatur oder amerikanischer Pragmatismus? Dr. Zhivago oder John Rawls? Was liegt da näher, als das Beste aus beiden Hemisphären unter einem Dach zu vereinen? In der Kultur herrscht schließlich nicht das Gesetz des Beitritts. Die Haltung des Positionspapiers ist klar und betrifft bei weitem nicht nur die Frage nach einer Künstlersozietät. Genau wie die Akademie soll vielmehr auch das seit gut einem Jahr wiedervereinigte Land zu einer gesamtdeutschen Identität finden. Kein Wort von Ende. Mit einer doppelten Vergangenheit im Rückspiegel fängt die Geschichte gerade erst an. Am Abend nach dem Paulskirchenkonvent am 16. Juni 1991 ist Christa Wolf beim Ehepaar Habermas in dessen Frankfurter Wohnung in der Miliusstraße eingeladen. Die Miliusstraße liegt im Frankfurter Westend, nur ein paar Gehminuten von der Universität entfernt. Viele Professoren wohnen hier. Schmiedeeiserne Zäune, großzügige Villen. Der Kettenhofweg 123, in den Theodor und Gretel Adorno 1953 zogen, 4 Jahre nachdem sie aus dem kalifornischen Exil nach Deutschland zurückgekehrt waren, befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft. Auch das Haus des Surkamp Verlags ist gleich um die Ecke. Der Abend verläuft lebhaft und freundschaftlich. Es geht um Politisches wie auch Privates. Es ist Jahre her, da hatte Habermas Tochter Judith Kontakt zu Wolf aufgenommen und ihr die Facharbeit geschickt, die sie damals am Gymnasium geschrieben hatte. Der Titel »Das Weltbild der Christa Wolf«. Die Autorin hatte ihr in einem Brief gedankt und geantwortet, es sei für eine Schülerin ihres Alters wohl gar nicht so ohne weiteres möglich, Weltbilder aus ihrem Wolfs Werk herauszulesen. Das Weltbild der Christa Wolf kann und soll, nach ihrer eigenen Auffassung, kein geschlossenes System sein. So hatte es Judith Habermas am Ende ihrer Arbeit formuliert. An die Stelle der Religion, in den Weltbildern von Schriftstellern, die zu anderen Zeiten gelebt hätten, trete bei Wolf eine bewusste Zeitgenossenschaft. Auch leidige Themen kommen im Laufe des Abends zur Sprache, etwa der Sturm der Entrüstung, der ziemlich genau ein Jahr zuvor über Christa Wolf hereingebrochen ist. Sie erinnert sich nicht gern an diese Zeit, fühlt sich missverstanden, ungerecht behandelt. Die Sache ist die: Mitten im deutschen Einigungsprozess erscheint im Sommer 1990 ihre Novelle »Was bleibt« und löst in den Feuilletons einen Literaturstreit aus, in dem es schon bald um viel mehr als nur Literatur geht. Man wirft ihr, Christa Wolf, vor, eine Staatsdichterin gewesen zu sein, die, als es darauf ankam, geschwiegen habe, nun aber, nach dem Untergang des sozialistischen Regimes im Osten, sich selbst zum Opfer stilisiere. Die Geschichte der Novelle ist rasch erzählt. Eine Frau aus Ost-Berlin, Schriftstellerin, ist allein in ihrer Wohnung. Ihr Mann befindet sich nach einer Operation im Krankenhaus. Auf der Straße vor dem Haus sitzen drei Männer in einem Auto, wartend, Kaffee trinkend, Bockwürste kauend, observierend, Tag und Nacht. Gespräche können innerhalb der Wohnung nicht mehr geführt werden, Telefonate geraten zur Farce. Ein bohrender innerer Monolog beginnt, eine Selbstbefragung über das eigene, vergangene wie gegenwärtige Verhältnis zum Staat. Das ist die Situation. Nervosität, Angst, Schlaflosigkeit. Als das Buch dann ab dem 5. Juni 1990 in den Buchhandlungen ausliegt, geht es längst um etwas anderes. Bereits 4 Tage zuvor hat nämlich Ulrich Greiner einen Artikel in der Zeit veröffentlicht, in dem er die Publikation des Buches zum Anlass für eine ungemein scharfe Attacke auf die Autorin Christa Wolf nimmt. Von Selbstgerechtigkeit ist da die Rede und mangelndem Feingefühl. Ein Großteil des Textes stamme aus dem Jahr 1979, überarbeitet worden sei er im Herbst 1989, so hat es Wolf selbst als Postskriptum unter die Erzählung gesetzt. Und genau dieser Herbst 1989 stifte Verdacht. Die Publikation, so Greiners Vorwurf, komme zu einem Zeitpunkt, an dem Christa Wolf nichts mehr zu befürchten habe. Selbst aus der Partei sei sie inzwischen ausgetreten. Vor dem 9. November 1989 wäre die Publikation dieses Textes eine Sensation gewesen und hätte vermutlich das Ende der Staatsdichterin Christa Wolf und ihre Emigration zur Folge gehabt. Jetzt aber, danach, sei die Veröffentlichung nur noch peinlich. Im deutschen Feuilleton geht es daraufhin hoch her. Verteidigungen folgen auf Angriffe, folgen auf Verteidigungen. Frank Schirmacher von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung stimmt am darauffolgenden Tag in den Abgesang auf eine moralisch unaufrichtige und literarisch ohnedies überschätzte Autorin ein. Und schon bald ist aus der Auseinandersetzung um ein Buch ein Stellvertreterstreit geworden, in dem es um die Abrechnung mit dem Erbe der 68er-Bewegung und einem Ende der deutschen Nachkriegsliteratur geht. Aus München werden sogar Stimmen von den Christsozialen laut. Sie fordern, der Stadtrat möge Christa Wolf den Geschwister-Scholl-Preis wieder aberkennen, den die Autorin 1987 für ihr Buch über das Reaktorunglück in Tschernobyl bekommen hat. Störfall heißt es. Aufzeichnungen eines Tages aus dem Frühjahr 1986, an dem die stündlichen Warnungen im Radio sich auf eigenartige Weise mit der förmlichen Explosion der Blüten an den Kirschbäumen auf dem Land in Mecklenburg kreuzen und, wie nebenbei, als wäre es gar nicht so wichtig, eine individuelle Katastrophe geschieht. Das Gespräch, das Wolf und Habermas an jenem Abend in Frankfurt führen, zieht sich bis weit nach Mitternacht. Auch ihn, Habermas, ärgern die Angriffe auf Wolf noch immer. Er kennt die Reflexe seiner westdeutschen Kollegen, weiß, wie selbstgerecht diese sein können. Als man sich verabschiedet, verspricht Wolf, sich für die Einladung alsbald zu revanchieren. Christa Wolf ist froh, dass Jürgen Habermas ihr nach dem Treffen in der Akademie der Künste seine Bedenken geschrieben hat. Es zeigt, dass eine gegenseitige Verständigung auch über die bestehenden Differenzen hinweg gelingen kann. Ihn nach Berlin einzuladen schien ihr, nach dem unverhofften Beisammensein in Frankfurt, eine willkommene und passende Gelegenheit zu sein, den Kontakt zu ihrem Kollegen aus dem Westen fortzuführen. Wolf weiß um die Prägungen, die ihre Ost- und seine Westsozialisation, das jeweilige Aufwachsen in und mit verschiedenen Büchern und Autoren mit sich gebracht haben. Aber der Anfang zu einem Dialog ist gemacht. Wie wenig wir voneinander wissen, hatte sie im Sommer nach ihrer Rückkehr aus Frankfurt an Habermas geschrieben. Das wird ein langer Prozess, und ich werde mich bestimmt in Erinnerung bringen, um sie nach Berlin in die Akademie einzuladen. Mit dem, was Habermas nun in seinem Brief ihr so weitschweifig ausgeführt hat, ist Wolf allerdings nicht einverstanden, auch wenn sie sein abschlägiges Urteil über eine vermeintliche ostdeutsche Stunde Null teilt. Sie verwahrt sich nur gegen eine Sichtweise, die die westdeutschen Intellektuellen für die Emanzipierten und die ostdeutsche Intelligenzia für die letztlich doch in falschen Loyalitäten Befangenen hält. Schon bei ihrem Gespräch in Frankfurt hatte Wolf den Eindruck, Habermas größte Befürchtung sei es, durch sie, die Intellektuellen aus dem Osten, auf eine Stufe der Auseinandersetzung zurückgeworfen zu werden, die die Westintellektuellen in seinen Augen bereits nach 1945 überwunden hätten. Und schon an jenem Abend kam es ihr einseitig vor, nur den Osten unter Zugzwang zu setzen, die Rollen zwischen offener und geschlossener Gesellschaft so eindeutig zu verteilen. Auch der Westen sei in der Pflicht, sein Weltbild zu überprüfen, hatte sie Habermas in Frankfurt entgegnet. Vor Herausforderungen und Selbstbefragungen stünden die Intellektuellen hier wie dort. Wolf will Habermas schreiben und versuchen, ihm die Situation im Osten zu erklären. Sie wird ihn fragen, ob nicht auch in der Orientierung am Westen eine Art von Verengung liege, wenn ihr der Zugang zur intellektuellen Herkunft des Ostens fehle, etwa zur modernen russischen Literatur. Ob nicht die kulturelle Befangenheit der beiden deutschen Teilstaaten überwunden werden könnte durch ein drittes, das in Zukunft entsteht. Christa Wolf hat sich entschieden, den Brief von Jürgen Habermas in einer Kopie an Lothar Bayer zu schicken, zum internen Gebrauch. Bayer wird beim dritten und letzten Clubabend der Reihe am 19. Dezember einen Vortrag halten, neben Dieter Henrich, der sich ebenfalls entschlossen hat, noch einmal nach Berlin zu kommen. Wir haben unterschiedliche Geschichten. Darauf sollten wir bestehen, schreibt Christa Wolf in ihrem Brief an Jürgen Habermas. Und wir sollten anfangen, uns diese Geschichten zu erzählen. Frankfurt am Main, 2003. Das Versprechen von Europa. Susan Sonntag kämpft für den Frieden. Sie weiß, wie der Krieg ist. Und sie weiß, wie unwirklich es ist, aus dem Krieg nach Hause zu kommen. In eine normale Stadt, am Flughafen in ein Taxi zu steigen, der übliche Verkehr, intakte Straßenzüge, Häuser, in denen Familien leben, unbeschädigte Dächer, Mauern ohne Einschusslöcher und dann im Hotelzimmer den Lichtschalter anzuknipsen. Für Susan Sonntag sind diese Dinge nicht mehr normal, sind es letztlich noch nie gewesen. Aber seit sie 1993, vor nunmehr 10 Jahren, nach Sarajevo fuhr, um vor Ort eines der absurdesten Theaterstücke des 20. Jahrhunderts Warten auf Godot von Samuel Beckett auf die Bühne zu bringen, während um sie herum in ganz Jugoslawien Granaten explodierten und es weder Nahrung noch Elektrizität, fließend Wasser oder funktionierendes Telefon gab, seitdem betrachtet sie die Geschäftigkeit der Menschen, die in New York, London oder Berlin einen Stadtbummel machen, in Lebensmittelläden vor gefüllten Regalen stehen, ein Restaurant betreten und die Speisekarte vorgelegt bekommen, endgültig mit anderen Augen. Sonntag kann sich noch genau an den Moment erinnern, als der Krieg in ihr Leben trat. In einer Buchhandlung im kalifornischen Santa Monica war sie als 12-Jährige auf Fotografien der Befreiten zu Skeletten abgemagerten Häftlinge von Dachau und Bergen-Belsen gestoßen. Im Juli 1945 war das. Nazi-Deutschland hatte gerade erst vor den Alliierten kapituliert. Seither war ihr Leben gespalten. Es gab eine Zeit, bevor sie diese Bilder sah, und es gab die Zeit danach. Es war eine Art Offenbarung gewesen, die sie in zwei Hälften riss. Eine Offenbarung von Gottes Abwesenheit, so dachte sie später darüber. Die Wunde reichte tief. Nie zuvor und nie danach hatte sie so etwas Verstörendes gesehen. Als Sonntag damals von Sarajevo aus nach Deutschland kam, stellte sie verwundert fest, dass Günter Grass, Hans Magnus Enzensberger und all die anderen deutschen Schriftsteller und Intellektuellen dem Krieg auf dem Balkan mit Gleichgültigkeit zuschauten. Als es 1937 darum gegangen war, Europa vor der Franco-Diktatur zu retten, hatten sich noch tausende Freiwillige in die internationalen Brigaden der Spanischen Republik eingereiht, darunter auch namhafte Intellektuelle aus ganz Europa wie André Malraux, Ernest Hemingway, George Orwell, Gustav Regler und Alfred Kantorowicz. Nun dagegen, weit und breit, niemand. All die Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Künstler, Professoren und Wissenschaftler, die gemeinhin dafür bekannt waren, sich bei wichtigen öffentlichen Ereignissen und Gewissensfragen zu Wort zu melden, glänzten im Bosnien-Konflikt durch Abwesenheit und schwiegen. Auch die westeuropäischen Mächte und die Vereinigten Staaten waren bei ihrer Entscheidung geblieben, nicht in der Region zu intervenieren. Dabei war dies der erste europäische Völkermord im 20. Jahrhundert, der von der Weltpresse verfolgt und allabendlich im Fernsehen kommentiert wurde. Sie, Sonntag, konnte das nicht. Rumsitzen und nur zusehen. Sie musste hinfahren und mit anpacken. Dabei machte sie sich nichts vor. Als Ärztin oder noch besser Wasserbauingenieurin wäre sie vor Ort nützlicher gewesen, aber sie verstand sich nun einmal aufs Schreiben, darauf Filme zu machen und am Theater Regie zu führen. Und Becketts Stück über das lange, aussichtslose Warten auf den seinen Figuren Wladimir und Estragon nur vage bekannten Godot schien ihr wie geschaffen zu sein für die Situation der belagerten Stadt Sarajevo. Ausgeplündert, hungrig, niedergeschlagen und auf eine willkürliche Macht wartend, die sie rettet oder in Schutz nimmt. Warten auf Godot, das hieß für die Menschen in Sarajevo so viel wie warten auf Clinton. Für Sonntag, die auf dem Theater die Stellung hielt, hieß es auch oft nur warten auf die Requisiten. Das war die Realität, die Becket mit seinem Stück bereits vor 50 Jahren vorweggenommen hatte. Und dieser Realität wollte sie, Susan Sonntag, sich mit den Mitteln der Kunst stellen, selbst wenn sie sich und andere damit in Lebensgefahr brachte. Jederzeit konnten die Schauspieler und Zuschauer auf dem Weg zum Theater oder nach der Vorstellung auf dem Heimweg durch die Kugel eines Scharfschützen oder durch eine Granate verletzt oder getötet werden. Jederzeit konnte einer der Kronleuchter von der Decke herunterkrachen. Fassade, Foyer, Garderobe und Bar des Theaters waren bereits mehr als ein Jahr zuvor durch einen Granateinschlag zerstört worden. Die Trümmer lagen immer noch herum. Einige hielten es deswegen auch für frivol, ausgerechnet hier und jetzt ein Stück aufzuführen. Das sei, als würde man fiedeln, während Rom brennt. Sonntag fand den Vorwurf befremdlich. Als wäre das Darstellen von Verzweiflung unangebracht, nur weil die Leute wirklich verzweifelt sind. Für sie bewies ein solcher Einwand nur, dass diejenigen, die ihn vorbrachten, gar nicht verstanden, was in Sarajevo vor sich ging. Und auch jetzt, 10 Jahre später, ist es wieder an der Zeit hinzusehen. Die USA haben im Irak einen Krieg begonnen, der auf einer Lüge basiert. Einer offenkundigen dazu. Nichts hatten die Experten der UN-Rüstungskontrollkommission bei ihren Ermittlungen gefunden. Keinen einzigen Beweis. Saddam Hussein verfügte über keine biologischen oder chemischen Massenvernichtungswaffen, wie US-Außenminister Colin Powell behauptet hatte. Der Vorwurf war fingiert, um dem irakischen Präsidenten ein Ultimatum stellen zu können und die freie Welt vor die Entscheidung, auf welcher Seite sie in Zukunft stehen wollte. Für die Bush-Administration gab es nur 2 Möglichkeiten. Dafür oder dagegen. Tertium non datur. Freiheit oder Unfreiheit. Alte oder neue Welt. Amerika oder Europa. Wie sehr Sonntag diese falschen Oppositionen hasst. Schon nach den Anschlägen vom 11. September hatte sie bei aller natürlich berechtigten Trauer kritische Töne angeschlagen. Nie war die Kluft zwischen dem, was geschehen war, und der Frage, wie es sich vielleicht begreifen und in Worte fassen ließe, größer als an jenem Tag in New York. Hier die monströse Dosis Realität, dort das selbstgerechte Geschwätz, die gefährlichen Floskeln der Politiker und Militärs. Es war erschütternd und deprimierend. Sonntag konnte nicht verstehen, warum niemand bereit war, auszusprechen, was offensichtlich war, zumindest in ihren Augen, dass es sich nicht um einen feigen Angriff auf die Zivilisation, die Freiheit, die Menschlichkeit oder die freie Welt handelte, sondern um einen Angriff auf die selbsterklärte Supermacht dieser Erde, die USA. Trauer musste sein, unbedingt, aber Sonntag wollte die Amerikaner zugleich davor warnen, aus dem Wunsch nach Rache in einen Hurra-Patriotismus der nationalen Stärke zu verfallen. Amerika habe keine Angst, war nach den Anschlägen auf allen Sendern und Kanälen zu hören gewesen. Doch, entgegnete Sonntag, Amerika hatte sehr wohl Angst. Und wie das Land Angst hatte. Nichts war in Ordnung. Und was immer man über jene sagen mochte, die das Blutbad angerichtet hatten, Feiglinge waren sie nicht gewesen. Der Artikel, der wenige Tage später im Magazin The New Yorker erschien, enthielt mehr Sprengstoff als alles, was Sonntag bis dahin veröffentlicht hatte. Viele empfanden den Ton als falsch, andere zeigten sich empört und geschockt darüber, wie Sonntag, die sich am Tag der Anschläge in einer Suite im Hotel Adlon in Berlin aufgehalten hatte, dermaßen hasserfüllt auf ihr Land herabsehen konnte. Und auch Sonntag selbst begann nun an ihrem eilig heruntergetippten Artikel zu zweifeln. Vielleicht hätte sie besser nur die Drohgebärde der amerikanischen Rhetorik anprangern, aber nichts über die Terroristen schreiben sollen. Doch ihr Zorn auf den Präsidenten, auf George W. Bush und darauf, dass Amerika von Leuten wie ihm regiert wurde, war einfach zu groß gewesen. Die Welt scheint seit jenem Septembertag zerfallen zu sein. Zwar gibt es nun eine Koalition der Willigen, die die USA bei ihrem Feldzug gegen Saddam Hussein unterstützen, aber Frankreich und Deutschland, das alte Europa, haben den Krieg abgelehnt und stattdessen die Fortsetzung der Waffenkontrollen befürwortet. Sonntag hat seit langem eine enge Beziehung zu Deutschland. Es waren nicht nur jene Fotografien aus Bergen-Belsen gewesen, die sie schon früh an Europa und sein Schicksal banden. In Santa Monica begegnete sie als Kind auch den Flüchtlingen, die Hitler dorthin ins Exil getrieben hatte. Dorthin, unter den strahlend blauen Himmel Kaliforniens, hatte es Igor Strawinsky und Arnold Schönberg verschlagen. Dort lebten Fritz Lang und Billy Wilder, Bertolt Brecht und Hanns Eisler. In einem Theater sah sie damals die Inszenierung von Brechts Leben des Galilei mit Charles Laughton in der Hauptrolle und war begeistert. Viele dieser Berühmtheiten sollten später zu ihren Freunden werden. Der Philosoph Herbert Marcuse etwa, der Theologe Paul Tillich und nicht zuletzt Hannah Arendt, die Sonntag kennenlernte, als sie Mitte 20 war und nach New York zog. Susan Sonntag war vernarrt in diese klugen Köpfe. Eine der Fragen, die sie mit Merrill Rodin, ihrem Chicagoer College-Freund, in jenen Tagen oft diskutierte, lautete: Wie viele weitere Lebensjahre für Strawinsky würden es rechtfertigen, dass sie, die beiden Teenager, er 19, sie 17, jetzt auf der Stelle starben? 20 Jahre? Selbstverständlich. Aber das war zu einfach und schien ihnen noch kein hinreichender Beweis ihrer Bewunderung für den Komponisten zu sein. Strawinsky war jetzt 67. Dann würde er mindestens 87 Jahre alt. 15 Jahre? Well, certainly. Wie war es aber mit 10 oder nur 5 Jahren? Jetzt wurde es schwieriger. Sie begann zu schwanken. Doch was war schon ihr nichtssagendes Dasein und selbst das Leben, das sie einmal erwarten sollte, im Vergleich zu der Möglichkeit der Welt, so und so viele weitere Jahre Musik von Strawinsky zu schenken? Merrill und sie einigten sich damals auf ein Minimum von 4 zusätzlichen Lebensjahren. Um Strawinsky noch 4 weitere Jahre zu geben, waren sie bereit, hier und jetzt zu sterben. All diese Verbindungen zwischen der alten und neuen Welt stehen Susan Sontag an diesem Tag, an dem ihr der Friedenspreis des deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche verliehen werden soll, wieder klar vor Augen. Umso mehr bedauert sie die Abwesenheit des Botschafters der Vereinigten Staaten, der schon im Juni gleich nach der Bekanntgabe der diesjährigen Preisträgerin die Einladung ausgeschlagen und damit ihrer Ansicht nach mehr als deutlich zum Ausdruck gebracht hat, dass ihm an einer Bekräftigung des Unmuts seitens der Bush-Regierung ihr gegenüber mehr liegt als an seiner Diplomatenpflicht. Es gab die Gegensätze zwischen Amerika und Europa auch schon vor der Zeit, als über den Krieg im Nahen Osten entschieden werden musste. Man kannte die Klischees, hier der amerikanische Pragmatismus, da der europäische Intellektualismus, hier die amerikanische Tatkraft, da der europäische Weltschmerz, hier der amerikanische Moralismus, da das europäische Kompromisslertum. Aber ist sie nicht als Schriftstellerin nach Deutschland eingeladen worden? Und vermag nicht gerade die Literatur, all diese vermeintlichen Polaritäten in Frage zu stellen? Gewiss, man kann sich voneinander abkapseln, nur übersieht man dann, wie Europa und Amerika, abseits der Gegensätze, die es nun einmal gibt, warum auch nicht, von jeher ineinander geflossen sind. Wie sich ihre Kulturen und Literaturen, ihre Sprachen von Anfang an durchdrungen haben. Was wäre ihr Schreiben, ihr Werk ohne die Begegnung mit den Büchern von Thomas Mann gewesen? Sontag liebt überhaupt die deutsche Literatur. Noch bevor sie sich für Bach, Beethoven, Schubert und Brahms interessierte, hatte es ihr Goethe angetan, der Werther vor allem. Sie verschlang Immensee von Storm, Kafkas Strafkolonie natürlich, und dann den Zauberberg von Mann. In ihrer Aladdinshöhle, dem Pickwick Bookstore auf dem Hollywood Boulevard, hatte sie das Buch gekauft. Sie weiß sogar noch das Datum. Es war der 11. November 1947. Genauso wie sie sich noch daran erinnert, dass sie bei Pickwick einmal erwischt wurde, als sie Dr. Faustus zu klauen versuchte. Bereits in der ersten Nacht, die sie damals im Schein der Leselampe zubrachte, hatte ihr The Magic Mountain den Atem verschlagen. Das alte Europa erstand vor ihr, mit all seinen Reichtümern, all seinen Gespenstern, die gerade erst untergegangen waren. Aber dort, auf diesem Berg, in diesem Schweizer Sanatorium, mit diesen Figuren, die zugleich Ideen waren, und mit diesen Ideen, die zugleich Leidenschaften waren, kurz mit Settembrinis humanitärem Elan und Naftas schwermütiger Verachtung, lebte Europa weiter. Zweimal hatte sie den Roman gelesen, einmal sehr hastig und einmal laut, Wort für Wort. Dann, eines Tages, griff ihr Freund Merrill zum Telefonbuch. Da stand es: Thomas Mann, 1550 San Remo Drive. Mann war im Februar 1933 von Deutschland aus zu einer Vortragsreise aufgebrochen, von der er nicht mehr zurückkehren sollte. Amsterdam, Brüssel, Paris. Wagners Todestag jährte sich damals zum 50. Mal, und während er, Mann, noch seine Rede über Leiden und Größe Richard Wagners hielt, begann man in Deutschland, seine Bücher zu verbrennen. Daraufhin zog er zunächst in die Schweiz, dann nach Frankreich und schließlich in die Vereinigten Staaten. Hier galt er als »The greatest living man of letters«. Nur Leon Feuchtwanger verkaufte mehr Bücher. Noch bevor sie Merrill von der Schnapsidee abbringen konnte, ihrem Idol einen Besuch abzustatten, hatte der schon zum Telefonhörer gegriffen, die Nummer gewählt und mit der Tochter des Hauses, Miss Erika Mann, einen Termin arrangiert. Mittwoch um 4 zum Tee. Goodbye. Die Straßen waren leer, als sie an jenem 28. Dezember 1949 mit ihrem Chevy nach Pacific Palisades einbogen. Vor ihnen lag der Ozean, in der Ferne Catalina Island. Die Sonne brannte und stach in den Augen. Es war Katja Mann, die ihnen die Tür öffnete und sie ins Haus geleitete. Von der Empfangshalle ging ein langer Flur ab. Sie folgten. Kurz vor der Treppe kam links eine Tür, dann noch einmal links, immer weiter, hinein ins Arbeitszimmer. Da war er. Thomas Mann saß auf der Couch, neben ihm ein großer schwarzer Hund, er selbst in hellem Anzug, Fliege, weiße Schuhe, eine Kornblume im Knopfloch, sehr beherrscht. Es war ein Schock. Thomas Mann sah genauso aus, wie Sonntag ihn von den Fotos her kannte. Die Ähnlichkeit war frappierend, als würde er gerade posieren. Und was erzählt so ein Gott? Meryl und sie hatten sich Themen zurechtgelegt, hatten versucht, sich auszumalen, wie das Gespräch verlaufen könnte. Kurzes Nicken, dann ein Wort zur Begrüßung. Mann zündete sich eine Zigarette an und lehnte sich zurück. Er bedeutete seinen Gästen, auf den beiden Stühlen Platz zu nehmen. Er sprach mit wenig Akzent, weniger als Sonntag vermutet hatte. Sie sah seine altersfleckigen Hände, die hervortretenden Venen, das spärliche Oberlippenbärtchen. Dann ging es los. Seine Sprache war langsam und präzise. So langsam hatte sie noch nie jemanden sprechen gehört. Gletscherschwer wälzten sich seine Worte voran. Vielleicht sprach er deshalb so langsam, weil er annahm, sie würden ihn sonst nicht verstehen. Schließlich waren sie Amerikaner, Kinder. Ein feierlicher, ein heiliger Ernst lag in der Luft. Die steifen Lehnen drückten im Rücken. Es klang schön, was er sagte. Wie ein Orakel. Über das Schicksal Deutschlands sprach er. Das Dämonische, den Abgrund, den faustischen Pakt mit dem Teufel. Die Interviewmaschine des Nobelpreisträgers, so schien es, war angesprungen. Fragen brauchten sie nicht zu stellen, das besorgte Thomas Mann schon selbst. Bauschan, sein Hund, war verschwunden, als wäre er nie dagewesen. Sonntag hätte schwören können, dass er eben noch zu Füßen seines Herrn lag. Die Tür ging auf, Kekse wurden gereicht, ein Tablett mit Tee, die Tür ging wieder zu. Sonntag ließ nun ihren Blick durch den Raum schweifen. Da waren der Tisch, die Schreibgeräte, Tintenfass, Papiere und eine Schar kleiner Fotos in Silberrahmen, die sie nur von hinten sah, Bücher natürlich, zwei Regale voll und ein signiertes Foto von FDR an der Wand. Und in diesem Moment also, als sie in Gedanken durch das Zimmer ging und einige der schweren, in Leder gebundenen Ausgaben aus der Privatbibliothek zog, kam es ihr auf einmal merkwürdig vor, dass er überhaupt da saß. Vor ihr. Leibhaftig. Was sie anging, hätte Thomas Mann ebenso gut tot sein können. Er war sowieso unsterblich. Sie weiß nicht mehr, wie das Treffen damals endete. Ob es Katja Mann war, die zur Tür hereinkam, oder ob Thomas Mann sagte, er müsse wieder an seine Arbeit. Sie weiß nur noch, dass sie enttäuscht oder vielmehr beschämt war von sich selbst. Der Thomas Mann, den sie kennengelernt hatte, hatte nichts als Sentenzen von sich gegeben, obwohl er es war, der Thomas Manns Bücher geschrieben hatte. Aber was hatte sie, das Mädchen aus der neuen Welt, denn erwartet? Mann hatte ja auch keine Ahnung davon, wie weit die Welt eines Lübecker Gymnasiums, in der einst der 14-jährige Tonio Krüger den Hans Hansen umwarb, um ihn dazu zu kriegen, Schillers Don Carlos zu lesen, von der Welt eines Colleges im mittleren Westen eigentlich entfernt lag. Gewiss, es gab und gibt die Gegensätze zwischen Amerika und Europa, und sie will in ihrer Preisrede heute darüber sprechen. Sie will aber auch darüber sprechen, dass die Aufgabe der Literatur für sie darin besteht, Dialog zu stiften, Klischees zu hinterfragen und zu jedem Mythos mindestens einen Gegenmythos zu erzählen, von Erfahrungen zu berichten, die Menschen in dem aufrütteln, was sie zu meinen, fühlen, denken, glauben. Literatur im großen Sinne heißt, dem Gefängnis der Eitelkeit zu entkommen, zumindest für sie. Literatur ist der Pass, der einem Zutritt in ein reicheres Leben gewährt. Die Sphäre der Freiheit. Als Susan Sonntag an diesem 12. Oktober 2003 ans Rednerpult der Frankfurter Paulskirche tritt, bleibt der Platz des amerikanischen Botschafters leer. Graz 2011, der Stachel des Glücks. Stefan Essel und Walter Benjamin ergreifen die Gunst der Stunde. Stefan Essel hat es noch nicht verlernt, auf die Straße zu gehen, sich zu wehren, Protest zu zeigen. Es ist die letzte Gelegenheit, die Nachgeborenen teilhaben zu lassen an der Erfahrung, aus der sein politisches Engagement erwachsen ist, die Jahre des Widerstands gegen das deutsche Besatzungsregime in Paris, die Zeit der Résistance. Und deshalb ruft Essel den Demonstranten an diesem 16. Oktober 2011 auf dem Maria-Hilfer-Platz in Graz auch entgegen, dass es so nicht weitergehen könne. Es könne nicht sein, dass manche Menschen 200 Millionen Dollar im Jahr verdienten und ihnen selbst das noch nicht genug sei, während andere mit 2 Dollar am Tag auskommen müssten. Sie, die Jungen, sollten sich einmischen, sich nicht länger klein machen, sich hineinwerfen in den großen Strom der Geschichte. Im Jahr zuvor hatte Essel einen Essay veröffentlicht, 30 Seiten, nicht lang. Aber schon jetzt ist die Streitschrift mit dem Titel »Empört euch« mehr als 2 Millionen Mal verkauft worden und gilt gerade unter jungen und jüngsten Anhängern der weltweiten Occupy-Bewegung als eine Art Gründungsmanifest. Vielen spricht der 94-jährige Untergrundkämpfer von einst aus der Seele. Denn gerade die Empörung über die soziale Ungerechtigkeit ist es, die die Menschen in Graz, New York, Frankfurt und vielen anderen Städten weltweit auf die Straße treibt. Noch nie war die Kluft zwischen den Ärmsten und den Reichsten so groß. Noch nie war der Kampf um Geld, Macht und Einfluss so entfesselt. »We are the 99%«, skandieren die Aktivisten, die damit nicht nur deutlich machen wollen, dass sie faktisch in der Mehrheit sind, sondern auch, dass Vermögen und Kapital grundsätzlich zum Wohle der Gemeinschaft verteilt sein sollten, statt bloß dem Eigennutz weniger zu dienen. Sollte nicht jeder die Chance haben dürfen, sein Glück zu machen? Es gibt verschiedene gute Geister, die Stefan Essel geprägt haben und die er wieder und wieder liest. Jean-Paul Sartre natürlich, der lehrt, dass jeder selbst für die Welt verantwortlich sei, in der er lebe. Dann Maurice Merleau-Ponty, bei dem er in Paris studiert hat. Dessen Überlegungen drehen sich um die konkrete Erfahrung des Leibes. Für Merleau-Ponty macht es einen Unterschied, ob sich der Mensch nur als körperhaftes Objekt versteht oder ob er sich in all seiner leiblichen Präsenz erfährt. Aber auch frühere Denker haben Essel auf seinem Weg begleitet. An erster Stelle Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der die Freiheit des Menschen stufenweise in der Geschichte voranschreiten sieht. Über allen diesen gewiss großen und nach wie vor unerreichten Köpfen schwebte für ihn aber noch ein anderer, Walter Benjamin. Er war ein Freund seines Vaters Franz Hessel gewesen und hatte mit diesem zusammen damals, in den goldenen 20er Jahren, Marcel Prousts »À la recherche du temps perdu« ins Deutsche übersetzt. Anders als bei Hegel schreitet die Geschichte Benjamin zufolge nicht stetig voran, sondern häuft unablässig Trümmer auf Trümmer. Der Fortschritt ist ein Sturm, der jederzeit die Kraft zur Zerstörung in sich trägt. Zum Glück hat die warme Küche noch nicht geschlossen und zu ihrem Glück ist auch noch ein Tisch auf der oberen Terrasse frei mit Blick auf den Vieux-Port, den alten Hafen. Im Vorbeigehen haben sie die Plätze erspäht und sich quer durch die Etagen des Restaurants Basso gearbeitet bis vor zur Balustrade. Da sitzen sie nun also. Walter Benjamin, Hannah Arendt und ihr Mann Heinrich Blücher. Versprengte, Ausgewiesene, Heimatlose, die in Marseille auf das nächste Schiff warten, das sie gen Westen bringen soll, raus aus Europa, in die USA an einen sicheren Ort. Alles drängt in diesem Herbst 1940 nach Marseille. Seit die Deutschen im Juni in Paris einmarschiert sind, operiert das amerikanische Emergency Rescue Committee von der französischen Hafenstadt aus. Ziel des Committees ist es, so vielen verfolgten Intellektuellen wie möglich die Ausreise in die Staaten zu ermöglichen. Koordiniert wird es von Varian Fry, einem jungen Journalisten aus New York, der Geld auftreibt, gefälschte Pässe organisiert und nach Fluchtrouten Ausschau hält. Auch Benjamin, Arendt und Blücher hoffen bald, ihr Ticket in die Freiheit zu lösen. Benjamin und Arend sind sich nach der Flucht aus Paris bereits vor ein paar Wochen in Lourdes, im Vorland der Pyrenäen, begegnet. Lourdes ist voll von Flüchtlingen gewesen. Dort, an der spanischen Grenze, hatten sie die Zeit zugebracht, abgewartet, von morgens bis abends Schach gespielt, Zeitungen gelesen, sofern es welche gab, und täglich die Unglücksbotschaften aus dem Radio empfangen, bevor sie sich schließlich auf den Weg nach Marseille machten. Arend früher als er, um sich auf die Suche nach ihrem Mann zu begeben. Schon dort in Lourdes fühlte sich Benjamin erschöpft, angegriffen. Es schien, als ob er mit jedem Tag schwächer, lebensärmer würde. Die dauernde Ungewissheit, was der nächste Tag oder auch nur die nächste Stunde bringen würde, war für ihn schwer zu ertragen. Marseille wiederum ist früher voller Leichtigkeit gewesen. Benjamin hatte die Stadt vor Jahren einmal im Haschischrausch durchstreift. Alles hell, besucht, belebt. Wie ein Wanderer, der durch die Nacht dahin zog, ist er sich damals vorgekommen. Im Hafen lagen die Boote vor Anker, und er hatte sie, wie er am Kai an ihnen entlangschritt, alle der Reihe nach mit Vornamen angesprochen. Nur an der Aero 2, die ihn an den Luftkrieg erinnerte, war er grußlos vorübergegangen. Sicher, er hätte schon viel früher gehen können, von Paris nach New York, wohin es auch Theodor W. Adorno und etliche seiner Kollegen vom Frankfurter Institut für Sozialforschung verschlagen hatte, zumal er, Benjamin, bereits im Jahr zuvor, gleich nach Kriegsausbruch, sowie viele deutsche Exilanten für wenige Wochen interniert worden war. Der Überfall der Deutschen auf Polen ließ den französischen Behörden keine Zeit, nach der Gesinnung der Hitlergegner zu fragen. Die Mächte der Finsternis waren schließlich auf dem Vormarsch. Eine Flucht aus Frankreich und damit aus Europa hat Benjamin dennoch bis zuletzt nicht in Erwägung gezogen, so wenig wie er 1933 daran gedacht hatte, Berlin zu verlassen, um es dann doch Richtung Paris zu tun, weil ihn Freunde Gretel Adorno vorneweg dazu überredeten. Noch zum letzten Jahreswechsel 1939/40 hat Benjamin seinen Benutzerausweis in der Bibliothek National verlängern lassen. Er musste arbeiten, schreiben. Und nichts in der Welt konnte ihm einen Ort wie die Pariser Bibliothek ersetzen, die er für sein großes Projekt, das umfangreiche Passagenwerk, brauchte. Eine Urgeschichte des 19. Jahrhunderts, die im verhangenen Licht der Pariser Passagen auftauchte. Alles andere, seine eigene Person eingeschlossen, war dagegen belanglos. Und auch an diesem 23. September 1940, während er hier mit Arend und Blücher über die nächsten Schritte der Flucht befindet und darüber streitet, ob den Deutschen die Landung in England gelingen werde, ob der Pakt zwischen Hitler und Stalin von Dauer sei, kreisen Benjamins Gedanken wieder manisch um ein Manuskript, das er in seiner Ledertasche bei sich trägt. Während er das Passagenwerk in Paris versteckt hat, ist dieses lose genug, um es mit auf die Reise zu nehmen. Es sind seine Thesen über den Begriff der Geschichte. Ein schmales Konvolut, unvollendet, wie so vieles, das er in den zurückliegenden Jahren zu Papier gebracht hat. Der Krieg und die totale Zerstörung, die er mit sich brachte, haben Benjamin dazu veranlasst, Gedanken niederzulegen, die er schon Jahrzehnte bei sich verwahrt. Ja, wenn er ehrlich ist, sogar vor sich selbst verheimlicht hat. In 18 knappen, bis zum äußersten verdichteten Thesen, eher ein auf Spaziergängen eingesammelter Strauß wilder Gräser als eine strenge Sammlung von Leitsätzen, entwirft Benjamin das Bild einer Geschichte, die rücksichtslos gegen das Glück des Einzelnen vorgeht. Die Geschichte ist stets eine Geschichte der Sieger. Und daran wird sich auch so lange nichts ändern, wie man sich nicht von dem Gedanken verabschiedet, dass der Lauf der Welt nur eine Richtung kennt, nämlich hin zum Fortschritt. Wer die Geschichte anders erzählen will, muss sie deshalb umkrempeln und als eine der Besiegten denken. Arend und Blücher haben Benjamin vorgeschlagen, die Reise via Lissabon gemeinsam zu unternehmen und dafür den geeigneten Augenblick abzuwarten. Zurzeit herrscht noch zu viel Durcheinander auf den Konsulaten, den Bahnhöfen, in der Hafenverwaltung und den Reisebüros. Tag für Tag machen neue Geschichten von Fluchtversuchen die Runde, von Fantasiebooten und Fabelkapitänen, von Visa für Länder, die auf keiner Karte zu finden sind, und von Pässen aus Staaten, die es gar nicht gibt. Man ist es gewohnt, durch Flüsterpropaganda zu erfahren, welcher todsichere Plan an diesem Tag wieder wie ein Kartenhaus in sich zusammengekracht ist. Benjamin hat das ewige Ausharren satt. Er will nicht mehr abwarten und sich, weil seine Transitvisa für Spanien und Portugal schon bald auslaufen, schon am nächsten Tag mit einer kleinen Gruppe jüdischer Flüchtlinge über einen alten Schmugglerpfad weiter nach Westen durchschlagen. Über die Berge, die Pyrenäen. Erst Spanien, dann Portugal und schließlich über den Atlantik in die freie Welt. Zumindest auf dem Papier sieht es wie ein Spaziergang aus. Nicht zu gehen, also weiter hier an Ort und Stelle zu verweilen, wäre in seinen Augen jedenfalls viel riskanter. Er bittet Arendt, das Manuskript an sich zu nehmen. Für den Fall, dass ihm die Flucht nicht gelingt, dass er nicht durchkommt und nach Frankreich zurückgeschickt wird, zu den Deutschen ins Lager, soll Arendt seine geschichtsphilosophischen Thesen Adorno übergeben, den er zu seinem Nachlassverwalter bestimmt hat. Es gibt nichts, keinen Tod, vor dem sich Benjamin mehr fürchtet, als dass diese wenigen Blatt Papier im Sturm der Geschichte verloren gehen. Unten vom Hafen bringt das Tuten einer Schiffssirene, der Kellner kommt und bringt das Essen, Austern, auf dem Tisch steht noch eine halbe Flasche Cassis, ein Stück Eis schwimmt im Glas. Es ist Zeit, sich in die Ewigkeit hineinzutafeln. Eigentlich hat er immer Glück gehabt. Von Anfang an. Nicht, weil da nicht auch die Gefahr gewesen wäre, sondern gerade weil sie da war und er ihr stets entkommen ist. Schon in jungen Jahren hat Essel einmal beinahe sein Leben verloren. Er kann sich noch gut an das kleine Drama erinnern. Es passierte am 20. Oktober 1925, seinem 8. Geburtstag. Er stand auf der Plattform der Straßenbahn zusammen mit seiner Mutter. Der Wind pfiff ihm um die Ohren und wie immer, wenn sie ihr Ziel, die Haltestelle Val de Grâce, erreicht hatten, sprang er mit einem Satz vom Wagen direkt auf den Boulevard Saint-Michel. Und da geschah es. Ein Auto, das in dem Moment vorbeifuhr, erfasste ihn. Gebrüll, ein entsetzlicher Schrei. Er war fest überzeugt, dass dies sein Ende sei. Dann aber tauchte er auf der anderen Seite des Wagens wieder auf, lediglich mit ein paar Kratzern auf der Stirn. Unversehrt und triumphierend stand er da. Tout va bien, Maman. Es war wie ein Augenzwinkern des Schicksals, ein geheimes Einverständnis aus jenen Tagen der Kindheit, das er seither nie in Abrede gestellt hat. Der Schutzengel, der damals seine Hände im Spiel hatte, sollte Stefan Essel ein Leben lang begleiten. Er war zugegen, als Essel nach dem Durchbruch der Deutschen im Sommer 1940 mit dem Fahrrad in ein Artilleriefeuer geriet. Er hatte sein Feldtagebuch mit den Gedichten und Betrachtungen im vorigen Quartier vergessen und wollte es dort holen. So dicht gesät die Salven auf beiden Seiten der Straße auch niedergingen. Essel gelangte durch die Einschläge und Explosionen leichter als durch einen Regenschauer. Seine Feuertaufe. Er war zugegen, als Essel kurze Zeit später in Kriegsgefangenschaft geriet, entwischte und schon bald, dank der Hilfe von Varin Fry und seinem Komitee über Südfrankreich, nach London fliehen konnte. In einem kleinen Hotel in Marseille traf Essel dabei auch Walter Benjamin wieder. Benjamin warf einen verzweifelten Blick auf ihre Epoche. Sein Deutschland, dem er vor wenigen Jahren noch mit seinen Briefanthologien Deutsche Menschen eine Arche gebaut hatte, ein rettendes Schiff, als die Sintflut hereinbrach, war zu einem Monstrum mutiert, das umso grauenerregender war, je mehr es ein fleißiges und diszipliniertes Volk für seine Zwecke mobilisierte. Amerika flößte ihm Benjamin kein Vertrauen ein. Was sollte er jenseits des Atlantiks tun, wenn er tatsächlich dorthin gelangte? Er, Essel hingegen, sprach Benjamin Mut zu und erinnerte ihn daran, dass auch die Blumen ihr Haupt immer wieder nach der Sonne wenden, so wenig Licht es auch gibt. Glück war eben etwas Ansteckendes. Man musste versuchen, so viel wie möglich davon in sich aufzunehmen, abzuspeichern, dann konnte man auch andere Menschen damit versorgen. Der Schutzengel war auch zugegen, als Essel sich in England General Charles de Gaulle und dessen Streitkräften den Force Française Libre anschloss. Essel konnte es kaum erwarten, als Spion für die Résistance zu kämpfen. Er war zugegen, als Essel sich eines Nachts, es war Ende März 1944, mit einem Lastensegler im Departement Cher absetzen ließ, um als Geheimagent Verbindung zu den französischen Nachrichtennetzen aufzunehmen. Die Pariser Avenuen in jenem Frühjahr waren von blühenden Jacaranda-Bäumen gesäumt gewesen. Er war zugegen, als Essel von der Gestapo geschnappt und in ein Lager gebracht wurde. Thüringen, Weimar, Buchenwald, wo es ihm gelang, die Identität eines an Typhus gestorbenen französischen Häftlings anzunehmen und so ganz knapp der Hinrichtung zu entkommen. Er war zugegen, als Essel abermals fliehen konnte, abermals aufgegriffen wurde und abermals seinen Häschern entkam. Diesmal aus dem Lager in Mittelbau-Dora, wo Hitlers Geheimwaffen V1 und V2 hergestellt wurden, die angeblich England in die Knie zwingen und Deutschlands Sieg garantieren sollten. Nach dieser letzten Flucht gelangte Essel wieder zurück in das inzwischen von den Alliierten befreite Paris, zu seiner Frau Vitia, seinen beiden Jungen und seiner Tochter. Just am 8. Mai, an dem Churchill den Sieg in Europa verkündete, am Victory in Europe Day, fuhr Essels Zug um 15 Uhr im Gare du Nord ein. Endlich. Der Krieg war vorbei. Schließlich war der Schutzengel auch zugegen, als Essel 1946 nach der Aufnahme in den diplomatischen Dienst der Französischen Republik Referent von Henri Laugier wurde, dem stellvertretenden Generalsekretär der frisch gegründeten Vereinten Nationen. In dieser Funktion wurde er Mitglied der Kommission, die eine allgemeine Erklärung der Menschenrechte ausarbeiten sollte. Das Glück holte Stéphane Essel allem Anschein nach immer wieder ein. Hier sind sie nun also gelandet, nach ihrer Flucht über die Berge. In einem kleinen, schäbigen Hotel in einem unbedeutenden spanischen Grenzort namens Portbou. An alles hatten sie gedacht. In aller Früh, kurz nach 4 Uhr, waren sie aufgebrochen, hatten sich unter die Bauern gemischt, die sich auf ihrem Weg in die Weinberge machten. Nach 10 Stunden Auf- und Abstieg im Gebirge waren sie schließlich angekommen. Sie hatten das Einreisevisum für die USA in der Tasche, ebenso Transitvisa für Spanien und Portugal. Das Einzige, was ihnen fehlte, war ein Ausreisevisum für Frankreich. Ohne ein solches Visum aber, so hat man auf der Polizeistation klargemacht, ist es staatenlosen Personen wie ihnen nicht gestattet, durch Spanien zu reisen. Eine neue Verordnung, die erst vor kurzem in Kraft getreten ist. In Marseille wusste noch niemand davon. Im Allgemeinen haben die spanischen Grenzposten bis dahin nicht nach dem französischen Ausreisestempel gefragt. Es muss sich also um eine dieser Bestimmungen handeln, die man sich von Zeit zu Zeit als Schikanen ausdenkt. Offenbar will man es sich mit dem neuen Regime in Vichy nicht verderben. Was sollen sie, die hier Gestrandeten, nun tun? Umkehren? Auf die Gefahr hin, der Gestapo in die Hände zu fallen? Ohne Erlaubnis weiterreisen und in einen spanischen Kerker wandern? Hoffen? Beten? Keiner von ihnen kann in dem Moment ahnen, dass nur wenige Wochen später die Grenze schon wieder offen sein wird. Benjamin liegt an diesem extrem heißen Septembertag auf dem Bett, das Hemd geöffnet, die Krawatte gelöst. Er ist erschöpft, niedergeschlagen. Er hat keine Kraft mehr, zu nichts. Draußen, nicht weit entfernt, rauscht das Mittelmeer. Dort die Weite, und sie hier sind Gefangene. Eben noch hat Carina Birmann, eine Rechtsanwältin aus der österreichischen Botschaft in Paris, die auf dem Weg über die Weinberge zu ihnen gestoßen ist, zur Tür hereingeschaut. Sie wollte sich nach ihm erkundigen, fragen, welche Pläne er habe. Er aber sagte, dass er auf gar keinen Fall bereit sei, umzukehren, unter keinen Umständen. Lieber wolle er hierbleiben. Benjamin trägt Morphium bei sich. Genug, um ein ganzes Pferd umzubringen. Benjamin starrt auf die goldene Taschenuhr, die aus seinem Revier gefallen ist. Er sieht den Sekundenzeiger kreisen. Die Uhr läuft nicht schneller als sonst. Nicht anders als früher in den Berliner Höfen, als er den Vormittag in der Loggia erwartete. Die Zeit vergeht nicht anders als vor Äonen von Jahren. Aber sie schreitet mit einer Beharrlichkeit voran, gegen die in diesen Stunden nichts mehr auszurichten ist. Wuhan 2020. Ein Sturm bricht los über die Erde. Die Uhr könnte auch schon abgelaufen sein, aber 100 Sekunden wollen die Experten der Menschheit dann doch geben. 100 symbolische Sekunden, die der Menschheit nach einem langen Jahrhundert noch bleiben, um die Krisen des Erdballs zu lösen. Es ist ein historischer Tiefstand, den die Forscher vom Bulletin of the Atomic Scientist am 23. Januar 2020 in Washington verkünden. Die Doomsday Clock, die Weltuntergangsuhr, ist eine Erfindung aus dem Jahr 1947, als die eine Katastrophe gerade vorbei war und die nächste bereits vor der Tür stand. Ein östlicher und ein westlicher Machtblock waren nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entstanden. Zwei politische Systeme bis an die Zähne bewaffnet mit Kernwaffen. 7:12, 11:53 zeigte die Stunde seinerzeit an. Die Lage war brenzlig. Und heute? Kein Wissenschaftler rechnete mit einer Uhr, die derart unzuverlässig die Zeit anzeigt. Im Jahr der Kuba-Krise 1962 war der Minutenzeiger der Uhr beispielsweise weiter von der 12 entfernt als im sehr viel ruhigeren Jahr 2007, allerdings nur, weil der Klimawandel damals noch kein Thema gewesen war. Und als George Bush und Michail Gorbatschow 1991 die START-Verträge unterzeichneten, die die gemeinsame atomare Abrüstung regeln sollten, war es auf einmal 11:17. So großzügig war die Zeit bis zum bevorstehenden Doomsday noch nie bemessen worden. Bestand also doch Hoffnung? Die Zuversicht war dann jedoch schon bald wieder verflogen. Angesichts von Atomwaffentests in Indien, Pakistan und Nordkorea, der Kriege in Georgien und Syrien, der russischen Annexion der Krim, der Wahl Donald Trumps zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten, des Brexits und etlicher anderer Ereignisse war dies auch kein Wunder. Seit Anfang der 10er-Jahre war der Minutenzeiger jedenfalls immer näher an die 12-Uhr-Marke herangerückt. Aber je näher die Zeiger der 12 kamen, desto unsinniger wurde es, noch weiter auf das Ziffernblatt zu starren. Entweder man ergriff die Chance jetzt, trotz allem, oder man wartete ab und ließ die restlichen Sekunden verstreichen. Als am 23. Januar 2020 die Experten des Bulletin of the Atomic Scientists vor die Presse treten, um ihre Botschaft zu verkünden, spricht noch keiner der beteiligten Forscher von einem Virus, das seinen Ursprung auf dem Huanan Seafood Market in Wuhan gehabt haben soll. Manche mutmaßen auch, es sei zu einem Unfall in einem Labor gekommen. In der Provinz Hubei stellt die chinesische Regierung noch am selben Tag Millionen Menschen unter Quarantäne. Auch in Europa treten die ersten Infektionsfälle auf. In Venedig laufen derweil die Vorbereitungen für den Karneval auf Hochtouren. Sie hörten Feuerland. Eine Reise ins lange Jahrhundert der Utopien. 1883 bis 2020. Von Peter Neumann. Gelesen von Stefan Schad. Nach dem gleichnamigen Buch erschienen im Siedler Verlag. Regie Wolfgang Stockmann. Ton und Schnitt Sebastian Quadflieg. Produziert von Stückwerke, die Kulturfirma. Produktion, der Audioverlag.